Ia, Cthulhu, Vatagan. Loudest footfalls, might have a little. Das auch mal probieren. Also, ich muss. Ja, ist doch gar keine Milchschokolade. Ah, lecker. Also, diese Folge ist die zweite Weihnachtsfolge, womit die erste sozusagen zur Adventsfolge wird. Aber das ist auch ein bisschen eine Anti-Weihnachtsfolge hier. Ja, aber die kommt natürlich an Unheiligabend. Denn, das ist genau der richtige Zeitpunkt, sich das anzuhören. Warum jetzt nochmal genau? Ja, dann warten alle darauf, dass der Vorbereitungshöhepunkt, Klimax erreicht wird. Und um dann eben sich mit netten Leuten zu treffen, zu völlern, sich zu beschenken etc. Und da gibt es ja nichts Besseres, als sich das hier anzuhören. Und das Einleitungslied, was wir gerade eben gehört haben, ist eine Wunscherfüllung eines von uns extrem geschätzten Hörigs, nämlich dem Michael S., der uns auch diese Folge wieder präsentiert hat. Und was wir gerade eben gegessen haben, sind die extra vom Michael S. an uns ins Paket hinzugefügten Toffees. Echt englische, leckere Toffees, die echt lecker. Köstlich sind. Mhm. Also wir werden hier echt verwöhnt vom Michael. Ja. Und deswegen bekommt er auch einen Limerick von uns, wie er sich es gewünscht hat. Willst du die erste, dritte und fünfte Zeile lesen oder die zweite und vierte? Ich bin mir relativ sicher, dass du die erste, dritte und fünfte lesen möchtest. Ja, machen wir das so. Gut. Also bitte, für Michael S., unseren spezial besonderen Super-Hörigs. Wir lieben natürlich alle unsere Hörigs, ja. Das meint davon ab. Aber keiner hat uns bisher Toffees geschickt. Und englische kleine Figürchen, die so diese Laufsachen, also das hier ist dieser Riesenohrenhorst. Den können wir jetzt hier auf den Tisch laufen lassen. Der ist so ein Aufziehpüppchen. Der läuft nur nicht sehr weit. Die Leute können das übrigens nicht sehen, ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Ja, aber ich glaube, das Geräusch ist absolut kennzeichnend. Mhm. Wer eine Jugend in den 80ern hatte oder in den 90ern, wird wissen, was sich hier abspielt. So, kurz zur Lyrik. Vom Onkel mit Pronomen im Namen schon kistenweiß Bücher herkamen. Das meiste war Sicke. Ob Quanten, ob Icke. Und freute hier Herrix und Damix. Ja, Kunst. Ich finde, wir haben ein bisschen Applaus verdient. Ja, einen mittleren. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich finde, da hättest du jetzt zwar auch ein Applaus-Soundboard reinmachen können, aber du bist ja unorganisiert, wie immer. Ja. Ja, wir waren heute schon im Hugendubel und haben uns Esoterikbücher durchgeschaut. Den gibt es nur im Süden und im Norden Deutschlands. Findet Cornelius. Ja, im wohltemperierten Deutschland gibt es das nicht. Und gerade trinken wir einen leckeren... Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben den Tee bestellt. Ja, einen Earl Grey. Ja, und was für einen guten. Findest du den jetzt gut? Ich finde, das Bergamott-Aroma, das der nicht aufgebrühte Tee hatte, war intensiver. Also hier fehlt mir das ein bisschen. Ja, ja, ja. So, heute Zur Weihnachtszeit, zur Weihnachtsfolge, befinden wir uns in Kiel. Mhm, das ist die erste Lesestunde aus Kiel. Ja, und da kommt es einem auch schon gleich kälter vor und der Sturm wackelt an der Bude und es pfeift draußen nach stürmigem Gestürme und so ist die Weihnachtsstimmung. Ach so, ja. Draußen schneit's und die Pferdekutschen kommen nicht mehr weiter. Genau. Und die Gaslaternen werfen ein gespenstisches gelbes Licht. Siehst du, jetzt muss ich schon fast wieder weinen, weil ich so gerne in dieser Zeit gelebt hätte, in der das so war. Im viktorianischen Zeitalter? Ja, so ohne die ganzen Unannehmlichkeiten natürlich. Ja, zum Beispiel Jack the Ripper. Ja, aber der, ich bin ja keine Prostituierte, mich hätte der nicht umgebracht. Aber deine Mutter. Dr. Grimes! Ich habe übrigens erst kürzlich diese Zeichnung vom Herrn Hastor gesehen. Welche? Die er uns in den Twitter-Nachrichten geschickt hat. Welche Zeichnung? Der Autobahn am Rastplatz Hier, da ist da, in den Twitter-Nachrichten ist doch eine Nachricht von ihm. Die hast du aber schon beantwortet. Insofern müsstest du das schon gesehen haben. Ja, was Details? Ja, die Zeichnung, die er von uns gemacht hat, wo wir die Lesestunde einlesen. Ach so. Das, muss ich sagen, hat mir schon ein bisschen das Herz gewärmt. Ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber der Herr Hastor hat ins Klo ja nicht nur schon eine Folge beschickt, der hat auch noch Material für eine weitere beigetragen. Und die wird auch wiederkommen. Ah, nee, der hat, glaube ich, doch... Nee, Moment, der hat schon mal eine... Er hat jetzt uns für ein Ding geschickt, das wir verlesen werden. Mhm. Aber der hatte noch mal irgendwas. Hast du die ersten zwei Folgen eigentlich auch eingetragen? Die ersten zwei. Hier in unsere Liste. Ja. Naja. Stifter bin ich übrigens bei den ersten zwei Folgen. Kannst du mal hier. Gut, wie auch immer. Nun zu etwas völlig anderem, nämlich dem eigentlichen Anlass dieses Geschehens. Ja, unser Buch heute heißt Die Wahrheit über die Plejaden. Und immer wenn irgendwas als Die Wahrheit über betitelt ist, kann man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es nicht die Wahrheit über etwas ist. Das ist eine korrekte Aussage. Das Buch ist allerdings noch ganz neu, in ganz schönen Zustand. Das hat überhaupt keine Katschen und sonst irgendwas. Da hat, glaube ich, noch niemand drin geblättert. Alles ist vorhersehbar. Ja, das vermutlich auch. Begrüße Sie herzlich. Und da ist also ungefähr alles auf diesem Buch abgedruckt auf dem Cover, nur nicht die Plejaden. Mhm. Da ist irgendein Nebel und ein Sternengebilde. Und davor ist in ganz schlechtem Photoshop so eine 60er-Jahre-Untertassen-Filme-Untertasse drauf gemacht. Das Einzige, was noch fehlen, sind die drei ausklappbaren Stummelbeinchen, die das Ding hat, damit es nicht auf dem Boden liegen muss. Und da steht in Times New Roman in Fett und Gelb mit einem leichten Schatten Die Wahrheit über die Plejaden von Billy Meyer. Was mir am besten gefällt ist, ich hatte einen Erinnerungsflashback, und zwar dieser Aufdruck von diesen schlechten, leicht unscharfen Galaxien und Sternen und so weiter, erinnerte mich fatal an die Aufdrucke von den größeren, etwas teureren Silvesterraketen, die man kaufen konnte. Also die dann so eine... statt so wie so ein dicker Edding so dick waren, sondern so eher wie eine von diesen Maxi-Smarties-Rollen. Also diese richtig großen, teuren, die irgendwie 10 Mark gekostet haben. Die hatten dann immer sowas wie, die hießen dann Saturn-Explosion oder stimmt. Milchstraßen-Bombe oder so. Und dann waren da immer so schlechte Galaxieeffekte drauf gedruckt. Und am Ende hat man sich nur geärgert, dass man dafür das ganze Geld ausgibt. Also ist das doch immer. Nö. Batteriefeuerwerk? Ich sage ja. Nein, die sind total lame. Deine Mutter ist total lame. Nein, meine Mutter ist super. Naja. Ich habe hier auch Erdnüsse. Die. Damit Claudia es noch mehr auf den Sack geben kann. Ich gehe niemandem auf den Sack. Ich bin der Grund, weswegen wir Hörer haben. Erstens heißt es Hörigs und zweitens nein. So, gut. Also so sieht das Ding aus. Ja, vorne ist noch unten der Silberschnurverlag. Ja, das ist dann in Arial, warum auch immer man das nicht einheitlich machen kann. Arial, meint Claudia, und der gute Autor Billy Meyer, ein guter Name, seriös. So, übrigens www.silberschnur.de, wir mal gucken, was die sonst so haben. Wo steht das? Naja. Klappentext. Dieses Buch liest sich wie einer der spannendsten und fantastischsten Science-Fiction-Romane, die es je. Ja, der wichtige Punkt daran ist Fiction. Ja, auch, ich meine... Ja, unangebrachte Imperative kennen wir ja nun. Superlativen Sprachen. Superlative kennen wir ja nun zu Genüge. Der Autor beschreibt fesselnd und überzeugend. Wieso die Flipper? Ich dachte, das passt dazu. Okay. Nicht? Ja, mach ruhig. Das ist eh nicht mehr... Der Autor beschreibt fesselnd und überzeugend seine eigene wahre, für uns kaum vorstellbare Lebensgeschichte. Seit einer Kindheit... Du musst nicht so schreien, sonst überschreit... ...hat er Kontakte mit den Plejadiern auf der telepathischen sowie auch auf der physischen Ebene. Oh, oh, oh. Ah, der ist also... Von Barbados. Okay, was hast du für ein Scheißproblem? Seit wann kannst du diese Sachen auswendig? Wenn du nicht ein Gedächtnis wie ein löchriges Sieb, das Modell gestanden hat für einen Schweizer Käse hättest, dann wüsstest du, dass dieses Lied von Kalkofe schon so oft verarscht worden ist. Ja, ich merke mir nicht. Im Übrigen auch die Tatsache, dass diese Insel Barbados heißt und nicht Barbados. Die heißt Barbados, okay. Mhm. Du hältst wahrscheinlich dieses geringelte Schweinchen mit Mini-Playoff für einen Drummer. Das ist ja auch ein Drummer. Ja. Der hat eine Tom. Die Plejadier geben uns aufschlussreiche Informationen über die Menschheits- und Erdgeschichte, die Beschaffenheit des Universums und des menschlichen Bewusstseins. Mehr nicht. Denn mehr gibt es auch nicht. Interessante Phänomene wie Beamen, Raum- und Zeitsprünge, ausgeleierte Unterhosengummis und andere Probleme, die der Autor selbst persönlich erleben durfte, werden verständlich erläutert. Für was denn? Frühzeitige Ejakulation? Billy Meyer erklärt auch die faszinierende Welt der Plejadier mit ihren technischen, kulturellen, sozialen, künstlerischen und Minigolf betreffenden Errungenschaften. Mm. Wir haben cool. Ja mal Minigolf gespielt. Ginnimolf. Und wenn ich nicht einen Rechenfehler gemacht hätte, dann... Ja, mit Rechenfehler mein Claudia Minigolf-Wähler. Gleichstand, genau. Und warum stammt dann aus dieser Zeit dein Kampfname Klonk Granais? Aus dieser Zeit stammt auch mein Kampfname Tiger Granais. Ja, weil du so gut Minigolf spielst wie ein Tiger. Witzig, weil ich so sexsüchtig bin wie Tiger Woods. Auch das. Verstehe. Anmerkungen des Verlages. Lesen 1999 ist das Ding übrigens erschienen. Also lesen Sie dieses Buch nicht. Der Autor ist völlig geisteskrank. Wir wurden erpresst und mussten es deswegen abdrucken. Das hätte ich erwartet, was da steht. In Wirklichkeit steht da allerdings... Das kann doch niemand ernsthaft hören. Mach das bitte leiser. Wieso? Weil ich sonst weinen muss, weil das so schrecklich ist. Achso, ich dachte, weil es dich so rührt. Ja, das auch. Billy Meyer ist einer der wenigen, die einen intensiven, dauerhaft und direkten Kontakt zu Außerirdischen pflegten. Allein dieser Satz ist schon sehr schön. Der ist also offensichtlich entweder auf halluzinogenen Drogen oder der hat schon sein ganzes Leben lang eine Wahnepisode. Exakt. Seine ungewöhnlichen Begegnungen sind völlig frei erfunden und angegriffen worden, aber nicht zu widerlegen. Hm, das stimmt. Siehe Anhang Michael Hesemann. Für unser menschliches Bewusstsein ist es kaum fassbar, dass Zeit- und Raumsprünge, Dematerialisation, Beamen und viele andere Prozesse möglich sind. Wichtig ist, dass wir trotz dieser technischen, vielleicht auch bewusstseinsmäßigen Überlegenheit der Plejadier unsere Kritikfähigkeit nicht verlieren und die Aussagen auch von Außerirdischen in Frage stellen können. In naher Zukunft... Die Aussagen von Außerirdischen in Frage stellen. Ja, wenn die sagen, ihr seid alle scheiße. Und sagen, Entschuldigung, aber ich hätte da schon so den einen oder anderen Einwand anzubringen. Ja, das würden die auch sagen, die Außerirdischen. Was denn? Ihr seid alle scheiße? Ja, wieso denn nicht? Ja, so eine Idee nur so. In naher Zukunft werden wir vielleicht kollektiv mit intelligenten und bewussten Wesen, die auf anderen Planeten leben, konfrontiert. 16 Jahre später, nichts ist passiert. Ja. Wir sollten wachsam sein, denn auch die Europäer zeigten sich den Indianern überlegen, als sie Amerika entdeckten. Technisch war dieses vielleicht der Fall, aber nicht auf anderen Gebieten. Dieses Buch ist ein authentischer Erfahrungsbericht, Der Verlag identifiziert sich jedoch nicht in allen Bereichen mit der Philosophie der Plejadier. Nur in manchen. Nur in denen, die nicht verrückt sind. Vor allen Dingen von der, nicht von der Philosophie dieses Typs, sondern von der Philosophie der Plejadier. Ja, der ist ja nur ein Schnüffelstück. Ein Mittelsmann? Ja. Hm. Heißt das nicht Schnüffelstück? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der... Schnüffelstück gibt es doch. Der Fachbegriff. Ich glaube, das ist das ein Fachbegriff aus dem Klempnerwesen. Sondern uns ist es wichtig, dem Leser aufzuzeigen, dass wir nicht die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum sind und auf allen Gebieten noch ungeahnte positive Möglichkeiten für die Menschheit auf dem Planeten Erde existieren. Wir sollten niemals eine außerirdische Zivilisation kopieren, allerdings können wir uns von ihr positive Ratschläge und Impulse geben lassen. Das ist gut, weil ich wollte nämlich gerade die Plejadier kopieren. Ach nein, ein Schnüffelstück ist ein Entlüfter. Deswegen ist die Lesestunde ein Bildungsformat. Ja, ist einfach auch, wie sagt man, Mehrwert. Oder auch News with Views. Vorwort von Michael Hesemann. Möchtest du das lesen oder? Hesekiel. Ich darf aber dann das Vorwort des Autors wieder lesen. Ja, ja, wer ist denn Herr Hesekiel? Hesekiel ist vermutlich einer, der gesagt hat, ich habe das alles gesehen, damit ist es einwandfrei nachgewiesen. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie nicht wissen, ob man sich erst die Unterhose oder dann die Schuhe anzieht, ob es sich um einen spannenden Science-Fiction-Roman oder um eine wahre Geschichte handelt. Vielleicht sollte auch wirklich jeder, die Wahrheit über die Plejaden selbst ergründen. Aber fest steht, beim Autor dieses Buches handelt es sich um einen komplett durch die faszinierendsten Menschen unserer Tage. Für die einen ist er ein Prophet außerirdischer Lebensformen, für andere ein schillernder, komischer Kauz-Abenteurer, für die dritte ein genialer Scharlatan. Für die vierten ein Abzocker, der keine Lust hat zu arbeiten und seine Hartz-IV-Kohle in der Spielhalle vertüdelt hat. Die hier übrigens wie heißt? World of Winners. Nein, das ist eine Kette. Ja. Ja, es gibt, World ja, auch, of es gibt ja auch die anderen üblichen Plinko oder Plonky oder wie die heißen. Ja, ich glaube, so heißen die. Aber kalt lässt Eduard Billy Meyer niemanden, der einmal mit ihm in Berührung kam. Und vielleicht ist er etwas von alledem. Jedenfalls weit davon entfernt, durchschnittlich bürgerlich oder konventionell zu sein. Oder geistig gesund. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb er als einer der ersten Erdenmenschen der Neuzeit in Kontakt mit Außerirdischen kam. Oder, dass er sein Frühstück mit einer doppelten Dosis Pennatod beim Aldi begeht und öfters mal mit dem Kopf auf ein Straßenschild fällt. Aber man weiß es nicht. Ich frage mich, wieso die Außerirdischen da nicht zu Kant oder sowas oder zu irgendeinem großen Kopf gekommen sind, sondern zu Billy fucking ja. Meyer. Ist er ja. Ein interessanteres Studienobjekt hätte man sich kaum aussuchen können. Billys Leben. Weißt Billys du, was du da Leben. Redet? Ja, das ist der Stoff aus dem Träume, aus dem man Abenteuerfilme macht. Nur ja. Mit dem Unterschied, dass er keinen Hut hat und keine Peitsche und außerdem, dass seine Vita wahr ist. Wir haben die wichtigsten Situationen überprüft, Augenzeugen aus dieser Zeit interviewt. Ja, der war wirklich an der Tanke Briefe und hat eingesehen. Sich einen Whisky gekauft. Ja, Briefe eingesehen, die er von den entlegensten Ecken und Enden der Welt geschrieben hat. Er war tatsächlich überall. Ja, ich habe auch vor kurzem aus Island einen Brief geschrieben, in dem drin steht, ich habe hier Außerirdische gesehen. Beweis! Wer ihn kennt, den erstaunt es immer wieder durch Anekdoten oder eine Demonstration seiner erstaunlichen Fähigkeiten. Oder besser gesagt, eigentlich überrascht er niemanden mehr damit, denn bei Billy Meyer weiß man, dass alles möglich ist. Ach komm schon, nicht schon wieder. Möchtest du eine Erdnuss? Nein. Aber ich schäle sie auch für dich. Billy behauptet, dass er zum ersten Mal im Alter von 5 Jahren Kontakt mit Außerirdischen hatte. Du hast leichte Ähnlichkeit mit einem Elefanten. Wieso? Weil du da sitzt und mit deinem Greifrüssel Erdnüsse schälst. Ja, Leute schälen Erdnüsse, um die zu essen. Meine Fresse. Das macht mich noch lange nicht zu einem Elefanten. Sag Terre. Terre. Isst du das weg jetzt? Mit dem. Geh weg. Ich leg's in dem mal unauffällig hier hin. Billy behauptet, dass er zum ersten Mal im Alter von 5 Jahren Kontakt mit Außerirdischen hatte. Weil er als Schüler eher ein Außenseiter und Querulant war, bekam er oft seinen Kopf im Klo runtergespült, steckte man ihn in verschiedene Erziehungsanstalten, aus denen er ebenso schnell wieder entkam. Mit 15 verschlug es ihn zur Fremdenlegion, ja klar, mit 15, der er bald entfloh, bevor er sich auf große Wanderschaft begab und von 1957 bis 1969 durch 42 Staaten Europas, Afrikas und Asiens trampte, wo er sich durch eine Unzahl verschiedener Drogenjobs, darunter Schlangenfänger, Medizin, Privatdetektiv, Bordelltester, Koch und Schuhplattlerlehrer seinen Lebensunterhalt verdiente. Immer wieder verbrachte er einige wenige Wochen in verschiedenen geistigen Schulen, so auch auf der Clipschule im Ashoka Ashram in Merahuli, Indien, wo er sein erstes Bananencurry, Fotos steht hier, Aufnahme. Auf einer dieser Reisen durch den Nahen Osten verlor er 1965 bei einem schweren Busunglück in Iskenderun in der Türkei seinen linken Arm. Noch im selben Jahr verlor er in Griechenland auch seinen rechten Arm. Lernte er in Griechenland seine Frau Kalliope kennen, natürlich, die er im März 1966 heiratete. Erst dann kehrte er in die Schweiz zurück, wo 1975 wieder seine Kontakte mit Außerirdischen von den Plejaden einsetzten. Ich habe Erdnuss in der Luft. Oh Gott. Echt? Jetzt hast du keinen Katarrhusten, jetzt musst du dir mit Erdnüssen einen anschaffen. So, bei Grey's Anatomy gibt es eine Ärztin, die Calliope heißt. Ja. Da ich würde meine Tochter auch Calliope nennen. In den Jahren 1975 bis 76 lieferte er der UFO-Forschung mehr Beweise für die Realität außerirdischer Besucher als irgendjemand vor ihm. Eingeschlossen Howard Carpenter, dessen Frisur so aussieht, dass man die ausschließlich mit außerirdischen Mächten erklären kann. 8 mm Filme über 1000 Fotos. Das ist irgendwie ist das ein Missverhältnis. Er hatte über 1000 Fotos, aber nur 8 mm Filme. Irritiert das noch jemanden außer mir? Warum nur 8? Warum nicht? Ich hätte jetzt 75 Millionen hingeschrieben. Hätte doch keinen gestört. Nichts daran stört irgendwen, weil niemand außer uns dieses Buch liest. Tonbandaufnahmen der Sirr-Geräusche der fremden Raumschiffe. Geil, das hat bestimmt dann jemand dazu gemacht. Warte mal. Ich spiele mal kurz. Ich hab hier ein Video gefunden. Warte kurz. So. Sekunde. Auf diesem Video sind Geräusche von außerirdischen Fanfaren zu hören. Ich kann auch das Sirre-Geräusch von einem außerirdischen Raumschiff. Weißt du? Oh, das. Okay, nicht schlecht. Das hört sich sehr authentisch an. Ja, danke. Weißt du mal, wie du immer nervst, wenn du die Flippers reinmachst? Ja, die außerirdischen nehmen jetzt nicht weg. Metallproben, die nach Ansicht prominenter Metallurgen. Wer ist eigentlich dein liebster Metallurg? Oceano momentan. Und Chemiker durch einen auf der Erde. Ich habe auch so ein Poster mit so einem Metallurgen in einem Borat-Bikini. Weil ich die so geil finde. Wer denn? Der heißt He-Man? Nee, der heißt W.Olfram. Okay, das kapiere ich gerade nicht. Durch ein auf der Erde unbekanntes Verfahren kalte Fusion hergestellt. Die Sonne ist kalt. Aber die Lesestunde ist heiß. Absolut. Ja, kalte Fusion natürlich, was sonst hergestellt worden war. Eine ganze Reihe renommierter UFO-Experten untersuchten den Fall vor Ort und fanden keinerlei Hinweise auf einen Schwindel. Das ist der Beweis. Im Gegenteil, einige von Meyers Fotos waren von so ausgezeichneter Qualität, dass eine Fälschung ausgeschlossen werden konnte. Ich stelle mir vor, wie der das einfach malt. Ich stelle mir auch vor, man kann ja auch heute bei Sachen wie Photoshop oder so, kann man ja eine Fälschung auch ausschließen bei Fotos. Das geht ja auch. Ja. Man kann immer Dinge ausschließen. Ja. Man kann die. Trotzdem oder gerade deswegen. Wurde und wird Meyer nach wie vor heftig angegriffen. Was? Das verwundert nicht, denn schon vor ihm wurden die großen Pioniere der Menschheitsgeschichte Opfer jener, Galileo Gambit, die den Status quo bevorzugten. Da es echt immer noch Leute gibt, die das Galileo Gambit bringen, das finde ich echt verstörend. Ja, meistens allerdings bringen die das auf sich selber. Das ist noch viel schöner. Das machen die. Möchtest du ein Glas Apfelschorle? Es gibt ja noch so einen anderen. Nein, wir möchten jetzt hier arbeiten. Ja, ich hab Durst. Mein Name ist Doll, absolut Doll. Ja. Ich bin arbeiten. Ich bin Naturwissenschaftler. Ja, man unterstellte Meyer, der größte Fälscher in der Geschichte des UFO-Phänomens zu sein. Und tatsächlich fand man einige Fotos, die eher dubios erschienen. Das heißt, der Fall wurde kontaminiert. Von seinen Gegnern, die ihn damit in Misskredit bringen wollten, von den Außerirdischen, denen die Akzeptanz ihrer Existenz doch ein wenig zu schnell und damit zu oberflächlich, das steht da nicht, oder? Ohne die notwendige geistige Umorientierung ging. Oder von Meyer selbst, der sich damit eine Hintertür offen halten wollte, für den Fall, dass ihm und seiner Familie alles zu viel wird. Wir wissen es nicht. Oder er hat weder eine Hintertür offen gelassen, noch waren das irgendwelche Außerirdischen, noch waren das Feinde, die ihn diskreditiert haben, sondern er ist einfach ein Fälscher und ein Verrückter noch dazu. Wir wissen es nicht. Diese ganze Lebensgeschichte klingt so, ich kenne Leute, die von sich behaupten, solche Lebensgeschichten zu haben. Dann sagen, ja, ich bin der Tausendsasser, ja, und was hast du so gelernt? Ja, nicht so richtig, ich habe in alles mal reingeschnuppert. Wie Howie bei Ein Colt für alle Fälle, der hatte alles immer so ein bis zwei Semester mal studiert. Mhm. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht. Der konnte dann immer Jura oder Architektur oder so. Er hatte immer alles zwei Semester studiert. Ja, aber der konnte das wenigstens ein bisschen. Die Leute, die... Ja, wenn man Carl Sievers kennt, dann weiß man, dass der Howie meistens Scheiße gebaut hat und die Folgen fast immer sich so abspielten, dass Howie Mist gebaut hat und Colt es dann aus die Scharte auswetzen musste. Jedenfalls, ne, dass ihm und seiner Familie alles zu viel wird. Wir wissen es nicht. Wissen auch die wenigsten. Ich gebe zu, ich war auch zuerst sehr skeptisch, doch was mich überzeugte, waren gar nicht einmal die Fotos, sondern die zahlreichen Augenzeugen, die Meyer hatte. Grundehrliche, bodenständige Menschen, die ungläubig zu ihm gekommen sind und Zeugen des Unglaublichen wurden. Mhm. Den 1975-76 war es Meyer immer wieder möglich, seine Hose herunter, seine Zeugen mitzunehmen, wenn er nachts zu seinen Kontakten aufbrach. Rund 50 waren es insgesamt. Von über 30 liegen uns schriftlich und teilweise beeidete Aussagen vor. Ich interviewte eine Reihe von ihnen persönlich, darunter den österreichischen Schuldirektor Guido Moosbrugger und seine Frau, und bin fest davon überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen. Das aber heißt, Billy Meyer hatte... Und was scheint das Problem zu sein? Dieser abartige Krach, den du beim Saufen immer machst. Ich könnte auch so saufen. Der Billy Meyer sich nicht mitgenommen. Nein. Das ist ja furchtbar. Das ist einfach das Schöne, wenn man sich selber auch so lustig findet. Und sonst niemand auf der ganzen Welt. Das ist es ja. Ja, das macht es einfach noch ein bisschen schöner. Ja, genau, das ist wunderschön. Die Leute lieben das. Wenn solche Borderline-Persönlichkeiten. Ja. Das aber heißt, Billy Meier hatte und hat möglicherweise immer noch echte Kontakte. Von denen, die das bezweifeln, hat sich keiner, aber wirklich keiner die Mühe gemacht, die Zeugen zu interviewen. Ja, genau. Wenn das aber der Fall ist, wenn Billy tatsächlich regelmäßig mit Wesen einer höheren, einer anderen Welt kommunizierte, dann kann das nur eines bedeuten. Jemand hatte ihm vorher volle Kanne mit einem Baseballschläger hinhören, was er zu sagen hat. Prüfet alles und das Gute behaltet. Okay. Wie viele Vorworte kommen denn jetzt noch? Einführung. Also das Vorwort von Bernadette Brandt lassen wir jetzt mal weg. Es endet mit: Lassen Sie sich, geehrte Leserinnen und Leser, nun in die Welt des Billy Eduard Albert. Jetzt hat sie bei jedes Mal kommt eine Vorname dazu. Wir können eine Runde, ich packe meinen Koffer und seiner nehme Kontakte mit. Einführen und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse aus seinen fantastischen Erlebnissen und seinen für unsere Zeit richtungsweisenden Worten. Und das Ganze ist geschrieben in Hinterschmidt-Rütli. Das Geile ist, das erfindest du nicht mal. So, du hast die Erdnuss gegessen, ich wusste es. Ich hab dich wie so ein Versuchstier einfach damit konfrontiert und du konntest es nicht essen. Du konntest es nicht essen. Ich habe sie vorhin hingelegt, die Erdnuss, und dann hat er wie so ein Versuchstier einfach zugeschnappt und die Erdnuss gegessen. Kann ich nur lachen. Okay, machen wir weiter. Ich hoffe, dass das jetzt mal aufhört, dieses Blubbern und... Billy Eduard Albert Horst Meier. Schon in den 50er Jahren befand ich mich unermüdlich auf Wahrheitssuche, indem ich mir sowohl philosophische und naturwissenschaftliche als auch religiöse Schriften zu Gemüte führte. Ich habe zwar kein Wort davon verstanden, aber ich habe so getan, als würde ich sie lesen. Dennoch erzeugten alle derartigen Bemühungen nicht den Widerhall in mir, der mich hätte sagen lassen, Heureka, ja, das ist es, wonach ich gesucht habe, was daran liegen könnte, dass ich kein Wort verstanden habe. Weil ich jedoch in meinem Bestreben nicht nachließ... Beim Heureka sagt man, wenn man selber was rausgefunden hat. Und nicht, wenn man in irgendeinem blöden Buch irgendeinen Kack liest. Außer wenn er in der Badewanne sitzt und pinkelt und das Volumen, das er dann dazu tut, die Badewanne zum Überlaufen bringt. Dann hat er ja was rausgefunden. Genau. Und ein Buch gelesen. Aber das hat er ja nicht gemacht. Okay. Was ist das Problem? Atlantis? Was ist mit Atlantis? Hat damit zu tun, was du da liest. Nein. Aber so ungefähr. Weißt du Bescheid? Weil ich jedoch in meinem Bestreben nicht nachließ, stieß ich eines Tages auf eine Gruppe, die in München regelmäßig UFO-Vorträge veranstaltete. Ich dachte, UFOs sah. Und da mir für meine Evolution kein Weg zu weit ist, fuhr ich fleißig... Das ist eine Evolution? Ja. Achso, das ist einer von denen, die zu Fuß zur Evolution gegangen sind. Verstehe. Fuhr ich, nein, im Auto fleißig zu den monatlichen Hallo, ist die Selektion schon losgefahren? bleibt für dich nur noch Mutation übrig. Ja, damit. Kleiner Bildungswitz. Eines meiner Treffen brachte schließlich eine bemerkenswerte Änderung und Bereicherung in mein Leben, denn ich wurde zum ersten Mal mit Billys einmaligem UFO-Bild... Von wem ist das denn jetzt schon wieder? Das ist die Einleitung. Nein, das ist von Guido Moosbrugger. Ja, aber das ist die Einleitung. Das ist kein Vorwort. Denn ich wurde... Also das ist jetzt gar nicht von Billy... The Kid. Billy The Eduard Kid. Albert Horst Laszlo... Menichäus. Meier. Nein, du darfst den nächsten erst wieder einfügen, wenn du dran bist. Wir machen, ich packe meinen Namenskoffer mit dem Billy. Und wer sagt, dass ich nicht zwei Namen reinpacken darf? Ich war gerade dran, du bist nicht dran. Wenn du dran bist, darfst du auch zwei Namen reinpacken. Tja, ich spucke auf Regeln. Ich mache jetzt aber eine Regel und ich spucke auf deinen Computer. Kannst ja versuchen. Zum Glück würdest du dir nur selber auf die Füße spucken. Nein, die sind ganz weit weg von mir. Ja, nur weil die so riesig sind. Eine wurde ich zum ersten Mal mit Billys einmaligem UFO-Bildmaterial konfrontiert. Ich glaube, das ist ein Druckfehler und da sollte MILF stehen. Was mich veranlasste, den sogenannten Billy-Meyer-Fall an Ort und Stelle gründlich unter die Lupe zu nehmen. Billy-Meyer-Fall. Billy Meier wurde damals schon weltweit angefeindet und von seinen Widersachern als Lügner, Betrüger und Scharlatan beschimpft. Aber gerade dadurch wurde mein Interesse erst recht entfacht und auf Hochtouren gebracht. Auf meinen Wunsch, ihn zu besuchen, reagierte Billy prompt, indem er mich kurzfristig in sein damaliges Domizil nach Hinwil einlud, dessen Adresse Wiehaldenstraße 10 mir noch heute geläufig ist. Das ist ja schön. Müllhaldenstraße. Mhm. Mein erster Besuch bei ihm wurde wider Erwarten mit einer sehr erfreulichen Überraschung belohnt, obwohl ich ihn mit gemischten Gefühlen angetreten hatte. Ich wollte seine Glaubwürdigkeit testen. Bereits nach einem 1,5-tägigen Aufenthalt konnte ich dank Billys Hilfe mein erstes UFO-Erlebnis verbuchen, dem dann Schlag auf Schlag weitere Erlebnisse folgten. Siehst du den hellen Punkt da am Himmel? Ja, das ist ein Stern. Nein, das ist ein UFO! Was? Kommt da mal genau hin, du Penner. So ergab es sich fast wie von selbst, dass sich meine Besuche im Züricher Oberland zu einer regelmäßigen und für mich unverzichtbaren Gewohnheit etablierten, wobei mein wachsendes Auge für Billys Aktivitäten aller Art wachsendes Auge? Was ist das denn? Hat er Krebs? Wachsames Auge. Wobei mein wachsames Auge für Billys Aktivitäten aller Art keineswegs erlahmte. Und am nächsten Morgen war mein Auge so groß wie ein Fußball. Das war ein bisschen beschwerlich. Weil ich meine Brille nicht mehr anziehen konnte. Anfänglichen Zweifel und Bedenken. Dann bin ich zum Riesenbrillenladen gegangen und vielleicht habe doch nicht gesagt, das mit hallo, Dingen eine Brille. Schrumpften schnell auf ein deswegen Video ist mein Lieblingswitz auch, kommt ein Zyklop zum Augenarzt. Zum Augenarzt? Ja. Hast Augenarzt nein, gesagt. Das wäre nämlich nicht witzig. Die allerletzten Zweifel in Bezug auf die ufologischen Belange konnte ich jedoch zugegebenermaßen erst im Laufe der Zeit eliminieren. Ach so. Denn sporadisch traten immer wieder äußerst merkwürdige Vorfälle in Erscheinung, die sich kein Mensch erklären konnte. Eine diesbezügliche Aufklärung ließ oft jahrelang auf sich warten. Sie entpuppten sich meistens. Wieso machst du das so laut, dass man mich nicht mehr hört? Um die Leser zu entspannen. Hör nix. Für Wahrheitssuche hat Billy Eduard Abdel Abendland Horst Meyer in der Tat unzählige Meilensteine mit seinen Schriften der Geisteslehre und so weiter gesetzt. Ich brauch dich nicht! Ich will dich nicht! Ich will dich nicht verlieren! Wer sich aber ganz speziell für das Leben Billy Meyers und seine Kontakte mit den Plejadiern interessiert, dem kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen, denn was wäre wohl näherliegend, als sich direkt aus erster Hand bzw. aus der Feder des Autors informieren zu lassen? Ja, dieses Buch nicht zu lesen, ich schätze, das wäre näherliegend, aber das können wir unseren Hörigs leider nicht antun. Das stimmt. Deshalb möchte ich ja Weihnachten. Allen Interessenten gratulieren, die sich dazu entschließen konnten, diesem interessanten und aufschlussreichen Werk ihre Aufmerksamkeit zu schenken und ihm einen gebührenden Platz in ihrer Hausbibliothek einzuräumen. Ja, ich denke, das werden wir nicht machen. Ich denke, das werden wir dann wieder in einen Kasten auf die Straße stellen und sagen, wenn ihr euch die Scheiße antun wollt, hier bitte. Außer der Michael S. möchte es wieder zurückhaben. Das glaube ich nicht. So, im Inhaltsverzeichnis sind dann jetzt die Kapitel nummeriert. Es gibt derer 20. Die Kapitel 1 bis 18 sind allerdings ohne Unterkapitel. Dann allerdings kommen zahlreiche Unterkapitel. Ich glaube, das ist so seine Geschichte, oder? Ja. Da sollten wir schon ein bisschen was draus lesen. Also, wie alles begann, lese ich gleich mal, damit man weiß, wie alles begann. Also, wahrscheinlich hat er einfach in die Steckdose gefasst oder irgendwie beim Essen auf Alufolie gebissen und dabei gleichzeitig masturbiert. In der Badewanne gesessen und ihm ist der Föhn reingefallen oder so. Irgendwas wird gewesen sein. Während er masturbiert. Und dann kommen freie Extemporierungen im Suff, Rausch oder elektrischen Koma. Am Ende kommt ein Kapitel, die Heimat der Plejadier, das kann man natürlich mal machen. Und auch Reisen durch Zeit und Raum, als einfach als Mehrwert. Zum Beispiel Beamen, das ist etwas, das lese ich auf jeden Fall. Hyperraumsprung, auch sehr schön. Und die Botschaft der Außerirdischen für uns Menschen, damit sollten wir das Ganze abschließen, denn es ist ja Weihnachten, man möchte ja wissen. So, also wie das alles begann. Mein erstes bewusstes UFO-Erlebnis hatte ich im Alter von 5 Jahren. Es fand am Dienstag, dem 2. Juni 1942 statt. Ich weiß noch, ich spielte mit einer Mörsergranate im Garten. Und das Wetter war gut. Da sagte die Mutter, Wilhelm! Sie nannte mich nicht Billy. Das ist eine amerikanische Anpassung, die ich mir später angelacht habe. Sie rief also, Wilhelm! Der heißt nicht Wilhelm. Doch, William ist die Langform für Billy. Ja, aber der hat sich einfach nur Billy genannt. Der heißt Eduard. Ja. Albert. Wilhelm? Horstmannskötter. Das Kraut ist fertig. Ich bin kurz verrutscht in der Zeile. Es war ein strahlender Sommermorgen mit einem azurblauen Himmel und gerade hatte die Turmuhr der reformierten Kirche im nahen Städtchen die 9. Stunde geschlagen. Schreibt ihr das echt so? Als ich zusammen mit meinem Vater hinter dem Haus in Niederflachs bei Bülach ging, wo wir neben einem großen Walnussbaum stehen geblieben waren und über die Wiesen zum Städtchen und zum etwas abseits gelegenen Schwimmbad hinüberblickten. Gerade war aus einem Zeitdimensionsriss der DeLorean herausgeschossen. Entschuldigung. Plötzlich fühlte ich etwas in meinen Gedanken, das mir irgendwie vertraut und dennoch unbekannt war. Den sanften Drang, wie gebannt ostwärts zu blicken, wobei ich nur ungenau wusste, warum. Der Drang schien mir dabei nicht nur drängend, sondern gar extrem drängend und auffordernd zu sein, beinahe wie ein Befehl, der mich veranlasste, zum Kirchturm zu blicken und dann auf den weit dahinter hochsteigenden Hügelzug, um dann über den Osthorizont in der erzurnen Bläue des Himmels nach etwas Ausschau zu halten, von dem ich keine Ahnung hatte, was es sein sollte. Mein Vater erklärte mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten und dass es Chemtrails waren. Alles war mir sehr rätselhaft und doch wiederum vertraut, weshalb ich diesen Drang Folge leistete und angestrengt am herrlich blauen Himmel, welcher übrigens, falls es dem Hörix bis jetzt entgangen sein sollte, azurblau war. Nicht Mitternachtsblau, nicht Königsblau, nicht Tintenblau, nicht Kornblumenblau, nicht Veilchenblau, nein, azurblau. Mhm. Daher auch Côte d'Azur mit dem azurblauen Meer, statt Côte d'Arfeilchen oder Côte d'Königsblau. Mhm. Etwa 10 oder 15 Minuten mochten vergangen sein, vielleicht waren es auch 16 oder derer 17, als mein Blick plötzlich von etwas sehr Eigenartigem gefesselt wurde. Claudias Mutter, nackt, nur mit einer Dose Schwartau. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Gut. In der azurenen Bläue des Himmels, ach komm schon, die, falls es bis jetzt immer noch nicht klar geworden sein sollte, azurblau war... Das hat er doch jetzt nicht schon zum vierten Mal geschrieben. Auf einer der ersten Seite ist jetzt viermal der Himmel als Azur bezeichnet. Und hoch über dem Horizont gab es eine gewaltige, grellrote Lichtexplosion, die vor dem azurblauen Kontrast des azurblauen Himmels besonders eindrucksvoll war und ebenso schnell wieder verschwand, wie sie erschienen war. Und im gleichen Augenblick schoss an derselben Stelle aus dem hellheiteren azurblauen Himmel in rasender Schnelle ein silberner Blitz hervor und auf den Hügelzug des Eschenmoserberges herunter. In geringer Höhe im azurblauen Himmel über der Hügelkette änderte er abrupt und in der gleichbleibend rasenden Tempo die Richtung und schoss weiter mit unverminderter Geschwindigkeit haargenau auf den 75 Meter hohen Kirchturm zu, dessen Silhouette sich messerscharf vor dem azurblauen Himmel abzeichnete. Es 75 Meter hoch. Ja. Es schien, als ob er geradewegs in den Turm hineinrasen würde und es keine Möglichkeit mehr gäbe, diesen auszuweichen. Es wirkte alles unwirklich und doch war dieser Blitz real, der durch seine ungeheure Geschwindigkeit wie ein gigantischer metallener Pfeil wirkte, wie ein großes Messer, das den azurblauen Himmel durchschnitt und nun um einiges tiefer dahin schoss, als der Kirchturm hoch war. Dann ließ die Wirkung der Pilze, die mir mein Vater ins Mittagessen getan hatte, nach. Kurz vor dem Turm wich der Silberblitz aus und schoss in Kirchendachhöhe rechts daran vorbei und durch den azurblauen Himmel direkt auf unser Haus zu, wobei er rasend schnell wieder in Höhe gewann und praktisch senkrecht in den azurblauen Himmel schoss, um jedoch gleich wieder niederzustürzen und in horizontalem Flug in etwa 200 Meter Höhe über dem Himmel, der azurblau war, über unser Haus hinweg zu sausen. Und zwar völlig geräuschlos mit einem starken Windstoß, der den Walnussbaum in Bewegung versetzte und auch für meinen Vater und mich spürbar war. Als der Silberblitz bei der Kirche senkrecht in den azurblauen Himmel schoss und rasend schnell wieder niederfiel und über unser Haus hinweg schoss in den azurblauen Himmel hinein, wurde erkennbar, dass es sich um eine gigantisch große, runde und sehr flache Metallscheibe handelte, die wie ein riesiger Diskus wirkte und eine Größe von 250 bis 300 Lichtjahren Meter hatte. Später wurde mir von Außerirdischen erklärt, dass der Durchmesser 280 Meter betrug und ich mein Schätzungstalent wohl im Lotto gewonnen hätte. So blitzartig, wie die Scheibe hoch über dem Osthorizont im azurblauen Himmel aus dem Nichts erschienen war, so blitzartig war sie auch im Westen über dem höherragenden Wald wieder verschwunden. Mir erschien das Ganze wie ein fantastischer Spuk, der meines Erachtens nur meinem Suff gerade einen Sekundenbruchteil gedauert hatte, wobei ich mich später belehren lassen musste, dass das ganze Geschehen knappe 9,5 Sekunden gedauert hatte und dass ich meinen Zeitsinn wohl im Lotto gewonnen hatte. Als die Scheibe über dem Hörensagenwald verschwunden war, blickten mein Vater und ich noch lange dorthin, von dem Geschehenen gebannt und in Gedanken vertieft. Außerdem waren wir mit unseren Schuhen im Modder eingesunken. So mochte etwa eine Minute oder etwas weniger vergangen sein. Vielleicht waren es auch nur 56 Sekunden. Wer weiß das so genau? Ich habe schließlich meinen Zeitschätzungssinn im Lotto gewonnen. Als uns ein lauter Donnerschlag herumfahren ließ, der berstend hoch über den Eschenmoser Berghalte. Mein Vater sagte, Entschuldigung, ich hatte zum Mittagessen Hülsenfrüchte. Und es schien gerade so, als käme er von dort, wo es etwa eine Minute zuvor die grelle rote Lichtexplosion, man erinnere sich, die so schön mit dem azurblauen Himmel kontrastiert hatte, stattgefunden hatte. Und wo sie aus dem Nichts der Silberblitz erschienen war, der sich als riesige metallene Scheibe entpuppte, welche, ja, wie wir bereits gehört haben, 280 Meter nicht mehr und nicht weniger im Durchmesser maß. Die Distanz zwischen unserem Standort und dem Lichtexplosionspunkt dürfte 15 bis 20 Kilometer betragen haben, aber wir alle wissen, dass meine Entfernungsschätzung etwa so wertvoll ist wie ein kleines Steak, also wie ein Fruchtzwerg, und man darf das ja gar nicht mehr sagen. Wie sich herausstellte, hatte auch der beste Freund meines Vaters, Fritz Seidel, er war ein Hund, die grellrote Lichtexplosion über dem Eschenmoserberg im azurblauen Himmel gesehen, steht hier so, und anschließend auch den silbernen Blitz. Fritz Seidel bellte und stand zur Zeit der Beobachtung jedoch nicht bei uns, sondern wedelte mit dem Schwanz und hielt sich von unserem Hause, vor unserem Hause auf, von wo er aus ebenfalls eine gute Sicht zum Eschenmoserberg und zu der Stelle, wo er seinen Lieblingsknochen vergraben hatte, hatte. Jedoch den Hörensagenwald nicht einsehen und folglich nicht beobachten konnte, wie die metallene Scheibe am Westhorizont im azurblauen Himmel verschwand. Nach dem Donnerschlag blickte mein Vater betreten und ich wieder nach Westen, wo das Objekt schon längst verschwunden war. Dabei beobachtete ich, dass mein Vater ratlos reinschaute und seinen arg in Mitleidenschaft gezogenen Hosenboden musterte. Dabei schüttelte er den Kopf. Offenbar konnte er das Erlebte nicht richtig fassen. Und er war äußerst verwundert, dass nichts durchgegangen war, obwohl einiges Land mitgegangen war. Trotzdem fragte ich ihn nach dem Wie, woher und warum der so schnell vorbeigeflitzten Riesenscheibe. Auch wunderte ich mich über den schmetternden Donnerschlag und die grellrote Lichtexplosion, die, wie Sie sich sicherlich erinnern werden, vor dem Kontrast des azurblauen Himmels besonders beeindruckend war, zu der mir jedoch mein Vater keine Erklärung geben konnte. Außer die mit den Hülsenfrüchten. Auf die Frage nach der Scheibe aber betrachtete er mich längere Zeit sehr nachdenklich und sagte dann, das war wohl die neue Geheimwaffe von Hitler. Das steht da nicht, oder? Im Jahre Deutschen Raumflug ab 1934. Wo steht das? Da! Das war wohl die neue Geheimwaffe von Hitler. Implosionstechnologie. Und das war für ihn zur damaligen Zeit des Zweiten Weltkriegs die einzig logische Antwort. Ich dachte, das sei eine. Zwar war ich zum Zeitpunkt dieses Erlebnisses gerade mal 5 Jahre und 4 Monate alt, doch vermochte ich bereits allerhand von der Realität zu erfassen. Ich möchte sagen, dass ich ein Frühdenker war und bereits damals den Dingen auf den Grund ging. Ja, ich bin auch ein Frühdenker. So hörte ich wohl die Antwort meines Vaters, die dann auch von seinem Freund Hund Fritz Seidel vertreten wurde, doch war sie für mich äußerst unbefriedigend und einfach zu fantastisch. Natürlich, die Geheimwaffe von Hitler ist, das ist ja absurder Quatsch, ja. Das war ein Außerirdischer, das scheint mir das Richtige zu sein. Ja, viele Leute würden ja sagen, dass sich das nicht ausschließt. Ja, zum Beispiel bestimmte Leute, die wir kennen und die sich mit Hitlers Waffen auch ganz gut auskennen. Mikrowellenstrahler. Oh Gott. Der sieht ja aus wie Rasputin meets Mühlzahl. Nein, der sieht aus wie Norbert Knobloch. Ja, das stimmt. Eduard Albert Meyer. So, zwar... Ja, so, das genau. War 1942, also... So hörte ich wohl die Antwort meines Vaters, die dann auch von seinem Hund Fritz Seidel vertreten wurde, doch war sie für mich äußerst unbefriedigend und einfach zu fantastisch, wenn ich die mir bekannte irdische Technik betrachtete. Einerseits sah ich oft die sehr... Klar, so ein Fünfjähriger sagt, nee, Alter, das ist nicht Hitler, der über solche Technologie verfügt, der nicht. Überleg doch mal, denk doch mal nach. Fritz Seidel so... Wuff. Genau. Aber guck mal, der wird von der Seite UFO-Informationen als Desinformant verschrieben. Aha. Der ist gar kein seriöser UFO-Forscher. Doch, denn das hast du nicht die Vorworte gelesen? Ja, das stimmt. So. Einerseits sah ich oft die sehr schwerfälligen amerikanischen Liberator-Bomber über unsere Gegend hinwegfliegen, die hier und da zu ihrem Schutze auch von Jagdmaschinen begleitet wurden und die des Öfteren in den Schweizer Bombardements durchführten und in der Schweiz, also, und viel Schaden anrichteten und Menschenleben forderten, wie zum Beispiel in Zürich, Bern, Obere Likon, Neuhausen und Rheinfelden und so weiter. Auch kamen von Deutschland her ab und zu in Stukas. Kannst du das irgendwie Schwitzerdeutsch vorlesen? Auch kamen von Deutschland her ab und zu Stukas in den Schweizer Luftraum eingeflogen, oder? Außerdem manchmal ein Zeppelin, wobei dieser von der Schweizer Luftwaffe mit einem Alpenhorn-Abfangjäger ebenso vertrieben oder abgeschossen wurde wie die amerikanischen Bomber. Okay, es reicht. Was schon recht früh geschah. Bereits im Juni 1940 kam es über dem Jura zu schweren Luftkämpfen mit den deutschen Kampfflugzeugen. Wieso, ich bin ja geschichtlich nicht so der Chef. Ja. Die Sonne ist kalt. Da fragt man sich aber, ich wusste gar nicht, dass die Schweizer, wieso recherchierst du, was soll das? Ja, schön, der hat einen Bart. Lebt er noch? Ja. Wieso, ich wusste gar nicht, inwiefern war denn die Schweiz eigentlich im Zweiten Weltkrieg beteiligt? Pass auf. War die Schweiz am Zweiten Weltkrieg beteiligt? Ja, diese peinliche Episode können wir an dieser Stelle vielleicht mal... Es gibt ein... Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Ja, Claudia hat jetzt ein Gerät von Apple und möchte, dass die ganze Welt das weiß, statt sich, wie es ihre Aufgabe wäre, regelrecht zu schämen und zu sagen... Die Schweiz wurde während des Zweiten Weltkriegs nicht durch eine Invasion in Mitleidenschaft gezogen. Wirtschaft, Gesellschaft und Zeitgeschehen waren jedoch stark vom Krieg betroffen, insbesondere dadurch, dass die Schweiz zeitweise vollständig von den Achsenmächten umschlossen war. Ja. Die Regierung versuchte, die Neutralität und Souveränität zu wahren, ohne eine der Kriegsparteien zu brüskieren. Man begann mit dem Bau des Schweizer Reduit. Dadurch, dass Claudia jetzt Platz genommen hat im kotgefüllten Mastdarm des Kapitalismus. Oh, komm schon. Du benutzt Android-Geräte. Was ist denn Google anderes als kotgefüllter Mastdarm des Kapitalismus? Ja, das ist noch was anderes als Crapple, wie der Name schon sagt. Nein, das ist genauso schlimm. Die sind beide Kacke. Beides nervige Nervbetriebssysteme. Ich habe lieber meinen Kommunisten-Windows. Ja, das ist gut. So, einerseits sah ich oft, die sehr schwer Schaden anrichteten und Menschenlebern forderten, wie zum Beispiel in Zürich, Bern, Oberlikon, Neuhausen und Rheinfelden. Auch kamen von Deutschland her, das habe ich ja schon gelesen, zum schweren Luftkämpfen mit deutschen Kampfflugzeugen. All diese Maschinen aber waren meines Erachtens nicht nur äußerst schwerfällig, sondern primitiv. Jetzt geht diese Trinkerei wieder los. So, das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Eben. Diese Tatsache passte nicht zu der Erklärung meines Vaters und dessen Hund, die bald... Dann nenne ich den auf jeden Fall Fritz sein. Die beide als einfache Männer und Hunde dem Alten anhingen und sich keine allzu großen Gedanken um die Entwicklung der Technik machten. Einer von ihnen konnte sich auch selbst an den Eiern. Ich habe aber interessierte mich schon als Fünfjähriger umso mehr dafür, denn bereits damals bastelte ich aus allem möglichen fahrende und fliegende Maschinen und Flugzeuge. Natürlich. Ein Fünfjähriger bastelt fliegende Maschinen. Natürlich. Allerdings unter das sind, wie gesagt, diese Hochstapler. Ah, okay, hier kommt's. Allerdings kommt unter der Mithilfe eines um 10 Jahre älteren Jungen namens Walter Baumann. Das wilde und böse Kriegsgeschrei rundherum, das ich im Radio verfolgte und durch das ich auch bereits einigermaßen die schriftdeutsche Sprache erlernte, trug noch speziell zu meinem Interesse bei, obwohl ich mich fürchtete, wenn amerikanische Bomber und Jagdgeschwader über unsere Städtchen hinwegzogen oder die lang anhaltenden Donner der schweren Panzer- und Artilleriegeschütze sowie Bombardements zu hören waren, die über viele Kilometer hinweg bis zu uns herüberklangen. Die silberne Diskusscheibe, die sehr futuristisch ausgesehen hatte, ließ sich in keiner Weise mit der primitiven und mörderischen Technik des Zweiten Weltkriegs vereinbaren. Obwohl die Scheibe gigantisch war, schien mir diese nichts Bedrohliches auszustrahlen. Du solltest bitte immer Scheide statt Scheibe lesen. Sondern eher etwas Beruhigendes und Vertrautes. Einmal winkte mir aus dem Fenster Erwin Rommel zu. Genauso wie das fremdvertraute Drängen und Rufen in mir war, das ebenso schnell wieder verschwand, wie es kam, als die Pilzwirkung abklang, als die grellrote Lichtexplosion und dann der Silberblitz, beides am azurblauen Osthimmel über dem Exenmoserberg sichtbar geworden war. Oh, Exen. Eschenmoser. Exen. Aber das ist bestimmt nur ein Druckfehler und das S ist zu viel. Vater und Fritz Seidel, der kurz nach dem Geschehen zu uns neben den Walnussbaum gelaufen war, verließen den Platz, während ich noch immer am selben Ort stand und westwärts über den höheren Sagenwald hinwegblickte. Bei meinen Überlegungen über das Erlebte prallten aber immer wieder zwei in sehr vielen Dingen verschiedene Welten aufeinander und die Antwort und Erklärung meines Vaters und seines Hundes ließen sich nicht mit meinem aufgewühlten Inneren vereinbaren. Denn auch ich hatte am Mittag von den Hülsenfrüchten gekostet. Es musste eine andere und befriedigendere Antwort geben als die meines Vaters, und zwar nicht nur meinen Gedanken wegen, sondern auch darum, weil mir das Objekt immer vertrauter erschien und ich den Gedanken nicht mehr los wurde, dass ich gleiche oder ähnliche Scheiben schon anderswo gesehen hatte, und zwar Scheiden. Unter guten und friedlichen Umständen. Ich glaube, es war an dem Abend jenes Volksfestes, als mein Vater mit der drallen Milchbäuerin eine Runde knattern sollte und mir einen Gurt Underberg zu trinken gab, um mich ruhig zu stellen. Ich trat auf eine Hacke, der Stiel knatterte mir volles Rohr gegen zwischen beide Augen und ich glaube, da sah ich die Scheiben zum ersten Mal. Und plötzlich hatte ich eine Art Vision. Ich sah mich in einem mit vielen vertraut wirkenden Apparaturen versehenen Raum in der Unendlichkeit des Weltenraumes, der mir ebenfalls vertraut erschien. Durch große ovale Fenster hindurch sah ich unzählige Sterne am azurblauen Himmel und unweit entfernt drei große diskusförmige Scheiben, ähnlich denen, die ich zuvor gesehen hatte. Dann kam mein gut gekleideter dicker Mann in das Zimmer und sagte zu mir, ich bin Captain Kirk und ich möchte mit Ihnen meine Vision teilen. Wie die Vision erschien, war sie auch wieder verschwunden. Und immer noch stand ich dort und blickte über den Horizont des höheren Sagenwaldes. Ich konnte mich nicht entfernen und war wie gefesselt, was daran gelag, dass ich mit Gurten gefesselt war. Ein erst Großmutters Hund, ein prächtiger Dürbechler, in Klammern Berner Sennenhund, genannt Fritz Seidel, der mich anstieß und anbellte, riss mich aus meinen Gedanken. Mann, das war ja schon furchtbar. Okay, so hat das also alles angefangen mit dem Billy Meier. Da erklärt sich ja eigentlich das meiste. Mhm. Gut, also mich interessiert ja jetzt natürlich eigentlich, wann er endlich mal die Plejaden gesehen hat. Gut, ich fange jetzt mal. Oh Gott, du sahst gerade echt gruselig aus. Guck mal, ich habe dir hier die ganzen Erdnüsse geschält. Aha. Also mich interessiert ja, wann er mit den Plejadiern Kontakt aufgenommen hat. Ja. Und weil das ja so ein super Thema bei denen zu sein scheint, haben wir jetzt mal hier die Geheimnisse der Pyramide von Gizeh. Wieso? Was hat das damit zu tun? Weil er am Ende der Geschichte erzählt, wie er in ein Raumschiff einsteigt, habe ich gerade beim Durchblättern gesehen. Und das würde mich schon interessieren. Ich meine, solche Blitzgeschichten sind ja mit einem Gewitter oder irgendwas anderem erklärbar oder einfach frei erfundenes, also so richtig frei erfundenes, verrückten Zeug, das hätte ich dann schon auch gerne. Gut, also offenbar hat er irgendwen getroffen, der Asket heißt. Kannst du mal kurz Asket googeln? Das kann ich wohl. Ich meine, es könnte auch Asket sein, ja. Aber das ist, dann solltest du vielleicht Asket Billy Meier googeln. Was ein Asket ist, wissen wir ja. Du nicht. Doch, du bist einer. Ich ja, aber du. Ja, ich finde nicht, dass das Warum machst du das? Ah. Asket Inera. Ich finde nicht, dass das an sich eine Tugend ist, ein Asket zu sein. Ich finde nicht, dass das für sich selbst genommen ohne Begründung eine Tugend ist. scheint irgend so eine Omse zu sein. Ist auch eine ausländische Sprache. Hier. Asket und Nera Fotos. Okay, das sind die Typen, die den Billy in das Plejadenschiff genommen haben im Juni 75. Okay. Of course, the fact that Asket Photo Switch, bla bla bla. Ja, man weiß es nicht. Irgend so ein dummer Bla. Okay, dann mache ich das Kapitel 8 auf Knopfdruck unsichtbar. Seit wir über Sizilien hinweggesaust waren, würde dir schon mal übrigens vorschlagen, dass du so Porno-Hintergrundmusik anmachst. Wie findet man die? Man gibt ein Porn-Music. Aha. Ich habe hier Morg vom Ort, das ist viel besser. Seit wir über Sizilien hinweggesaust waren, also er ist jetzt offenbar schon im Raumschiff, hatte Asket kein Wort mehr gesprochen. Nun jedoch... Jetzt noch nicht. Nun jedoch erklang plötzlich ihre wispernde Stimme in mir, die erklärte, dass wir uns gegenwärtig telepathisch unterhalten müssten, damit die Araber uns nicht hörten, was sonst zu großen Schwierigkeiten führen könnte. La pomme de terre purée, c'est que c'est bon. Ja. Zwar befänden wir uns momentan noch im Schiff und könnten folglich nicht gehört werden, doch wenn die Ausstiegsluke offen sei, könnten die Menschen draußen unsere Stimmen wahrnehmen. Dann spürte ich ihren Arm, der mich anstieß, und dann auch ihre Hand, die meine rechte ergriff. Sehen konnte ich sie nicht, denn es war ja noch immer alles unsichtbar, auch Asket und ich. Jetzt erklärte sie, dass sie an meinem Gürtel ein kleines Gerät befestigte, womit gewährleistet sei, dass ich auch nach dem Verlassen des Schiffes weiterhin unsichtbar bleiben würde. Dann spürte ich, wie sie sich an meinem Hüftgürtel zu schaffen machte. Und ganz plötzlich... Seit wann haben denn Männer Hüftgürtel? Und ganz plötzlich sah ich Asket neben mir knien. Erschrocken fuhr ich herum und blickte zu den Beduinen hinüber, denn nun mussten uns diese sehen. Irgendetwas musste schiefgelaufen sein, so dachte ich. Aber schon hörte ich wieder Askets wispernde Stimme in mir, die mir erklärte, dass wir nur einander jetzt sehen könnten, während wir für alle anderen unsichtbar blieben. Dann nahm sie meinen Peten. Das aber schien mir verrückt und ich wollte es nicht wahrhaben. In der Folge forderte mich Asket auf, dies doch zu untersuchen. Ich könnte ja zu den Arabern hingehen und feststellen, dass sie nicht sehen könnten. Sollte mir das nicht genug sein, könne ich eines der Mädchen anstupsen. Anstupsen? Mhm. Oh, du hast das billig Aldi-Malz gekauft oder Lidl-Malz, von dem ich dir erzählt habe. Ja. Und wie finde ich? Boah, besser als Fitter-Malz, was keine Kunst ist. Das ist übrigens mal eine kulturelle Frage. Warum gibt es eigentlich in den meisten Supermärkten ausschließlich Vitamalz? Was soll das? Das ist von allen Malzbieren sicherlich eines der schlechtesten und trotzdem eines der verbreitetsten. Es gibt auch Karamalz. Ja, das ist aber seltener und das ist auch nur marginal besser als Vitamalz. Also es gibt so eine Art Antiproportionalität in der Frequenz der Malzbiere und der Verbreitetheit und deren Güte. Zum Beispiel Feldschlösschen, was bekanntermaßen, wissenschaftlich erwiesenermaßen das beste Malzbier ist, gibt es, glaube ich, in 4 Geschäften in Deutschland. Und Sünnermalz, das zweitbeste, ist deutlich häufiger vertreten, weil es etwas schlechter ist als Feldschlösschen, aber immer noch in der Summe sehr selten. Warum ist das so? Ich weiß nicht. Dies kann so nicht bleiben. Bei diesem Gedanken schaute ich auf Askets Möppgürtel und sah, dass sie ein gleiches Gerät trug. She-Male Stories. Und zudem, ich wusste es nicht zu erklären, trug sie jetzt einen Overall-ähnlichen, eng anliegenden, schwarzen Lackanzug mit großem Mops-Ausschnitt. Das hatte ich vorher im Schiff noch nicht bemerkt, weshalb ich sie gedanklich fragte, wann sie ihre Kleidung gewechselt hätte. Lächelnd meinte sie, das habe sie während unserer völligen Unsichtbarkeit im Schiff getan. Diese Antwort musste ich wohl oder übel akzeptieren. Und sicher entsprach sie der Wahrheit. Was? Das war König Fartur. Im Laufe der Jahre und durch die Kontakte mit Sfat und Askit, was scheint das Problem zu sein? Strom. Warum? Kannst du ja mal überlegen. Also, hatte ich gelernt und mir auch angewöhnt, allen Dingen auf den Grund zu gehen, um nach Möglichkeit die Wahrheit herauszufinden. Das hatte ich ja schon mit 5. So hatte ich mir auch eine gewisse Frechheit angeeignet, vielleicht auch einen gewissen Mut, wodurch ich locker und ohne Angst an die Dinger heranging, deren Geheimnis ich lüften wollte. Die Titanic ist den Dingen auch auf den Grund gegangen. Das stimmt. So geschah es auch hier. Der Aufforderung Askets folgend, sanft die Bluse zu... Nein, was steht da? Ging ich frech auf eine kleine Gruppe diskutierender Beduinen zu, die sich in der ihnen eigenen, mir völlig unverständlichen Sprache unterhielten, die mir aber trotzdem vertraut erschien und die ich schon gehört haben musste. Die Männer in ihren braun-weiß-schwarzen Gewändern nahmen nicht die geringste Notiz von mir, als ich mich ihnen leise und vorsichtig näherte. Für einiges Hörigs ist ja vielleicht jetzt schon Zeit für Bescherung. Da müssen wir mal kurz Stimmung erzeugen. Das ist übrigens mein liebstes Weihnachtslied dieses Meins Jahr. Es ist ja auch wunderschön. Wobei der Text natürlich Pitschepatsche und so weiter. Aber musikalisch ist das ich wunderbar. Ich mag den Klopp so harmonisch im Übrigen extrem anspruchsvoll. Zusammen mit uns. Wenn man das mal begleitet, dann sieht man, dass da quasi fast jeden Ton die Begleitharmonie ändert sich. Mhm. Bla bla bla, dann geht er also zu den Beduinen. Nun ein bisschen unbekümmerter und frecher ging ich auf ein schwarzbraunes Zelt zu, schob langsam vorsichtig, oh, das klingt jetzt schon echt nicht gut, oder? Den Eingangsvorhang beiseite und schlüpfte hinein, während dicht hinter mir ebenso leise und vorsichtig Asket folgte. Es war ein Frauenzelt. 7 junge und 2 ältere Frauen waren mit ihrer Morgentoilette beschäftigt, während eine weitere junge Frau ein Kleinkind an ihrem Busen nährte. Und wieder wunderte mich, dass diese Menschen keinerlei Notiz von Asket und mir nahmen. Es musste für sie doch ungeheuerlich sein, dass ein junger Mann in ihr Zelt eingedrungen war. Doch so wie die Männer draußen, sahen auch sie mich offenbar nicht. Denn keine von ihnen kümmerte sich um mich. Ich schien für sie Luft zu sein und nicht zu existieren. Kann ich jetzt bitte Pornomusik haben? Was ist das Schönes? Ein Weihnachtslied. Ich sagte ja, vielleicht sind schon Bescherungsdinge zu Gange. Was denn für eins? Es kommt ein Schiff geladen. Was? Alles gut. Pornomusik? Nun wollte ich sehen, wie weit ich gehen konnte. Lautlos stieg ich über feine Teppiche hinweg und ging auf eine der jungen, hübschen Araberinnen zu, die mit nacktem Oberkörper neben einer Wasserschüssel auf einem großen Ballen saß und sich mit der rechten Hand die Haare kämmte. Wieso höre ich nichts? Langsam, also... Dann stand ich direkt vor ihr, doch sie blickte durch mich hindurch und sah mich nicht. Langsam beugte ich mich zu ihr nieder und küsste sie sanft auf die Lippen. Offenbar sah sie mich immer noch nicht. Dann packte ich meinen Lümmel aus und hielt ihn hier vor die Nase. Sie sah ihn immer noch nicht. Wieso? Wieso? Ich will doch ja gerade meine Pornogeschichte erzählen. Ja. Schnell erhob ich mich wieder und trat etwas zurück, weil ich befürchtete, dass die junge Frau nun hochschießen und einen Schrei ausstoßen würde. Doch nichts dergleichen geschah. Nur ihre Augen wurden jetzt ganz groß. Schnell fuhr sie mit ihrer linken Hand hoch und legte den Zeige- und Mittelfinger auf ihren Mund. Ganz weich und sanft fuhr sie sich damit über die Lippen. Und beinahe schien sich ihr Gesicht zu verklären. Ja, wenn die wüsste, dass so ein ekelhafter Rübezahl sie da gerade abgeknutscht hat, dann würde die vermutlich kotzen. Vielleicht glaubte sie, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, von einem lieben Geist geküsst worden zu sein. Dann sank ihre Hand wieder nieder und ein feines Lächeln huschte über ihr Gesicht, wobei sie in die Unendlichkeit zu blicken schien. Das kann er doch nicht ernst meinen. Kannst du da mal bitte was dazu sagen? Hörst du überhaupt zu? Er erzählt gerade, wie Onkel Rübezahl als unsichtbarer Spacko in ein außerirdischen Stationsbeduinenzelt eingedrungen und da die Frauen vergewaltigt hat. Das, was du nicht bemerkt hast, dem ist als Fünfjähriger der Blitz in die Birne eingeschlagen und dann hat er sich das halt zusammengesprochen. Dann fiel ihr Kopf nach vorn, sie kippte langsam zur Seite. Geistesgegenwärtig fing ich sie auf und legte sie sanft zu Boden, wo sie mit verklärtem Gesicht einige Minuten liegen blieb. Ja, die Frau ist in Ohnmacht gefallen, weil sie das Ganze offenbar nicht verkraftete. Ah, das Jesus-Video, das ist so geil. Das ist so lustig. So you're back from outer space. Sag ich doch. Das hat er bestimmt auch gesungen, als er zurück aus dem Weltall war. Ja. Leider geht das nicht so gut aus wie in dem Video. Do you think I lay down and die or no one had I? Ja. Hier ist jetzt so ein Dialog. Ja, also das war sein unsichtbaren Porno im Raumschiff mit den Beduininnen. Ja, hier ist mal so ein Foto, so ein angebliches, ungefälschtes Superfoto. Ja, da kann selbst der größte UFO-Foto-Experte nicht eine Fälschung drin erkennen. Oh, hier ist alles voll mit diesen unfassbar schlecht gefakten Fotos. Wow, das kann doch niemand ernst nehmen. Ja, hast du dir vielleicht die Mühe gemacht, die Zeugen zu interviewen? Ich denke, nein. Und ich glaube, wenn der Lehrer Urs Rüpli aus Hinterhützl-Butzl-Kratzl aus der Schweiz gesagt hat, das ist echt. Das gefällt mir besonders gut. Das ist keine Fälschung, oder? Dann ist das so. Ja. Also das sollten wir mal fotodokumentarisch festhalten und ein oder zwei davon. Die sind so schlecht. Die sind zum Beispiel so bei schlecht. Dem einen ist das UFO in den Baum geflogen, ja. Und da stecken geblieben. In Demonstrationsflug um eine Wettertanne in Fuchsbühl-Hoffhalden. Ja. /Balm/Wetzikon. Ja. Oh Mann, guck dir das mal an. Ja, die Bäume, die viel näher sind, sind total unscharf und das Raumschiff, das da weit weg ist, ist total scharf. Die Qualität ist genau wie bei Agent Mulder auf dem Foto I Want to Believe. Mhm. Aha, Landespur. Das kann der ja niemals selber gewesen sein. Okay. Darf ich noch ein bisschen oder willst du wieder? Also wir sollten jetzt mal. Ich finde dieses Kapitel hier sehr wichtig. Warte. Okay, dann liest du dieses Kapitel noch und dann lese ich nämlich den Schluss. Und zwar. Wie den Schluss? Die letzten zwei Kapitel, wir sind noch nicht am Ende. Doch, wenn du jetzt dieses Kapitel gelesen hast, dann lese ich noch was hier zu beamen und dann die Botschaft der Außerirdischen für uns Menschen. Nee, dann wirst du schon aufhören. Wir haben noch fast gar nichts aus dem Buch gelesen. Doch, wir haben schon gelesen. Außerdem ist das jetzt schon eine Stunde zwölf. Ja, das ist eine Weihnachtsfolge. Ja, genau. Deswegen gibt es jetzt eine Extra-Portion. Reaktionen der Medien, Regierungen und Geheimdienste auf die UFO-Kontakte. Keine. Also denke ich sie mir jetzt aus. Aber ich frage mich auch immer, der fälscht ja offensichtlich diese Fotos. Normalerweise haben die Leute ja auch irgendwie so eine dementsprechende Lebenseinstellung, dass die glauben, dass es das gibt. Aber der weiß ja, dass es das nicht gibt, weil der das fälscht. Es kann natürlich auch sein, dass der so ein... es gibt ja Leute, die so stark an ihren Selbstbetrug glauben, dass die das irgendwann glauben. Das heißt, dass der nicht mehr wahrnimmt, dass er das wirklich fälscht. In aber wenn er ein Foto auf ein anderes klebt, das muss er ja, aber der, nein, der ist dann in so einer Art Verleugnungszustand. Und redet sich dann auch ein, dass das wichtig ist. Es wird wahrscheinlich noch so eine Meta-Wahrheit geben, so wie dass das für die Welt und für die Menschen wichtig und gut ist, das zu glauben. Und dass, obwohl er selber davon überzeugt ist, es helfen würde, wenn es solche Fotos gäbe, um die Leute, die das nicht glauben, aber für die es besser wäre, wenn sie es glauben würden, diese Fotos sehen, dass sie es besser glauben können. Oh, wie ist eigentlich, gibt es auf Twitter irgendwelche Reaktionen? Das weiß ich nicht. Schocke. Wir sind ein bisschen enttäuscht von euch, Freunde der Sonne. Niemand reagiert auf uns. Ja, vielleicht haben die Freitag, Samstagabend was Besseres. Es ist doch noch nicht Abend, oder? Doch. Oh doch, 18 Uhr schon. Abgefahren. Wie ist denn die Zeit jetzt so schnell rumgegangen? Man weiß es. Die Sternstunde der Unterhaltung. Bereits zu Beginn der Kontakte mit Semjase begann ich intensiv für meine Aufgabe zu arbeiten, indem ich zunächst an die große deutsche UFO-Organisation herantrat, wie mir schon früh von Asket und dann auch von Semjase aufgetragen worden war. Doch damit geschah genau das, was vorausgesagt wurde, dass ich nämlich zuerst zu einem Kongress eingeladen und dann wieder ausgeladen wurde, weil ich darauf beharrte, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen und mich vor aller Ideologie fernzuhalten. Ja, Ideologie ist ja auch nicht so schön. Doch dies sollte nur der Anfang sein. Die öffentlichen Medien erfuhren davon und begannen mich nun oft zu interviewen. Die ersten Organe waren das deutsche Journal Quick und das schweizerische Boulevardblatt Blick. Durch die sehr schnell, beinahe schlagartig aus aller Herren Ländern Journalisten von Zeitungen, Journalen, Radiostationen und TV-Stationen sowie Filmgesellschaften an mich herantraten und so rund um die Welt UFO-Artikel über mich veröffentlicht wurden. Das japanische Fernsehen drehte zwei Filme über mich, die in Japan und Formosa ausgestrahlt wurden, während die Young Film Company aus Hollywood innerhalb von 3 Wochen einen Dokumentarfilm, Contact, über mich, meine Kontakte zu Außerirdischen und meine Geisteskrankheit drehte, Klammer auf, 1982, Klammer zu, der in Teilen in der Schweiz, in Amerika, in England, Holland, Italien und vielen anderen Ländern auch von TV-Stationen ausgestrahlt wurde und diese in den Ruin trieb. Damit war die erste mir auferlegte Aufgabe erfüllt, dass nämlich endlich die öffentlichen Medien weltweit das UFO-Phänomen aufgriffen und darüber berichteten. Vor allem Quick und Blick. Doch damit verbunden war auch, kennst du Quick denn? Ja, das gab es damals. Ich kann das gar nicht. Das ist so in der Qualitätsgrößenordnung wie Coupé. Oh. Ich glaube, mit weniger nackten Weibern. Die hatten, glaube ich, nicht immer eine nackte Omse vorne drauf, Quick, aber ich glaube, der Rest war relativ vergleichbar. Zweiter Aufgabenteil, der darin verstand, Fotos von den außerirdischen Strahlschiffen zu machen, um diese dann über die Medien der Öffentlichkeit und den verschiedensten weltweiten UFO-Gruppen zu präsentieren, wodurch eine weltweite UFO-Kontroverse ausgelöst werden sollte. Ach, danke. Kein Maultrommel-Duo, bitte. Ja. Dann ist ja ein Bild von ihm mit Shirley MacLaine und daneben ist eins mit Elisabeth Kübler-Ross, was nicht gerade seine Glaubwürdigkeit steigert. Aber die Schweizer unter sich, also wir haben natürlich auch schweizerische Hörix und die wollen wir hier nicht beleidigen, aber ihr habt da schon ein paar ganz schön verrückte Leute da drüben. Das muss man leider mal sagen. Ihr habt auch verrückte Leute. Ja. Ich finde, das ist ja was schön Integratives, dass nicht irgendeine Nation sich hinstellen kann und sagen kann, wir haben nur vernünftige Leute hervorgebracht. Ja. Wobei ein der geilsten Schweizer, finde ich ja persönlich im Moment, ist ja der gute Sepp Blatter. Ja, der ist gut. Welchix von unserix Schweizerix Hörix ist eigentlich auch der Meinung, dass Sepp Blatter der Schweizer des Jahres ist? Ich auf jeden Fall. Ja, also wenn nicht des Jahrhunderts. Also die Schweiz hat ja wohl nichts Beeindruckenderes hervorgebracht als den Blatter. Gut, diese Dreistigkeit, die ist schon, muss man schon sagen, ja, also. Damit verbunden war auch der zweite Aufgabenteil, der darin bestand, Fotos von den außerirdischen Strahlschiffen zu machen, um diese dann über die Medien der Öffentlichkeit und den verschiedensten weltweiten UFO-Gruppen zu präsentieren. Hört sich für mich also ein bisschen nach Chemtrail an. Ja, wodurch eine weltweite UFO-Kontroverse ausgelöst werden sollte, die bis hin zu den Regierungen, Militärs, Behörden und Geheimdiensten sowie sonstigen Geheimorganisationen ihre Wellen schlagen sollte, um diese dazu zu bringen, endlich zuzugeben, dass sie sich heimlich mit dem UFO-Phänomen beschäftigten und eigene UFO-Aufklärungsprogramme unterhielten. Ja, alles andere ist ja wohl Weltweit sollten diese Stellen durch UFO-Forscher gezwungen werden, Geheimaufzeichnungen über UFO-Sichtungen und UFO-Begegnungen freizugeben. Die angestrebte Kontroverse trat tatsächlich sehr schnell in Erscheinung, wobei Behörden, Regierungs- und Geheimdienstmachenschaften dazu führten, dass ich und mein gesamtes UFO-Beweismaterial angegriffen und des Betruges beschuldigt wurden. Mein UFO-Beweismaterial wurde des Betruges beschuldigt. Von Agent Mulder. Mhm. Die Aufgabe, eine weltweite UFO-Kontroverse auszulösen, war mir also auf Anhieb gelungen. Auch die Aufgabe, gewisse Regierungen dazu zu bringen, UFO-Aufklärungsprogramme zu betreiben. Und tatsächlich kam es dazu, dass zum Beispiel von den maßgebenden amerikanischen Stellen UFO-Berichte freigegeben werden mussten, was im Interesse der Plejadier lag. Was ja. weiß man eigentlich über die Plejadier? Also bis jetzt nur, dass eigentlich man weiß auch weder, wie die aussehen, noch ist ein bisschen dünn. Also es gibt ja dieses Bild, das er da gemalt oder gemacht hat. Das sieht aus wie so eine Elfe, wie so diese klassische von Trieb gestauten Jünglingen gemalte Elfe. Ja, da. Und die hat ja auch einen Rollkragenpullover an. Also Merkmale plejadischer Seelen ist ein Arkadiens Blog. Die sehen aus wie ganz normale Menschen, wa? Mhm. Oh, das sieht aus wie ein Fundstück. Wir haben für heute schon ein Fundstück. Ja, für später. Ah, guck mal, das ist ein Foto von der Asket. Okay, also so eine sieht aus wie so eine typische 70er Jahre schwedische Popmusik. Genau. Also die sind offenbar, haben die den gleichen Kleidungs- und Frisurenstil wie in Deutschland in den 70er Jahren. Um die Leute nicht zu verwirren. Ja, ja, ja, ja. Die ist vor allen Dingen exakt menschlich. Wieso nochmal genau sollten die sich genau exakt so in den Plejaden entwickeln wie bei uns? Und vor allen Dingen die Plejaden, das sind ja Sterne, die unheimlich weit auseinander liegen. Das ist nicht so. So sehen die aus. Also so Leute mit scharfen Konturen. Ja, das sind einfach so schöne Fantasy-Bilder, wo so 50-jährige, dicke, kurzhaarige Hausfrauen, wie die sich dann das vorstellen und da auf Facebook Bilder davon teilen. Das Bild ist übrigens aus dem Buch, ist hier auch überall in Dortmund. Ja. Ja, also ernsthaft denken konnte, dass es. Und warum sind da jetzt, wenn du mal nach oben gehst, wir kriegen die ganze Zeit auf Twitter Nachrichten oder Dinge? Das kannst du dir mal ausschauen. Also, das sind auf jeden Fall Humanoide, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, wenn nicht Menschen, die eben irgendwie ein bisschen ätherischer und ein bisschen schöner, also so ebenmäßiger aussehen als der Bauertöpfel. Oh. Weiter im Text. Heute so weit gedient ist, dass praktisch keine Regierung der Erde mehr behaupten kann. Sie würde sich nicht offen oder heimlich mit dem UFO-Phänomen befassen oder gar Jagd auf UFOs machen. Dennoch existieren bei verschiedenen Regierungen und Geheimdiensten noch immer Unterlagen, die beweisen, dass abgestürzte UFOs und deren tote Besatzungsmitglieder sichergestellt wurden. Na klar. Roswell 47. Und seit vielen Jahren anhand der sichergestellten UFOs auch außerirdische Technologie auf der Erde ausgewertet und erzeugt wird. Besonders Amerika und speziell die US Air Force sowie der CIA spielen dabei eine sehr unrühmliche Rolle, da sie bemüht sind, mich über angebliche Privatpersonen des Luges, Betruges und des Schwindels zu bezichtigen, weil ich mit all meinem UFO-Material über die Plejadier wohl der gefährlichste Mann bin, um die Existenz der Außerirdischen auf der Erde zu beweisen. Also der ist völlig durchgeknallt verrückt oder ein knallharter Betrüger. Der ist stabil verrückt, ja. Ein komplettes konstruiertes Weltbild mit mit einer selbst einpassenden Mechanik, also die sozusagen alle neuen Befunde nahtlos in dieses Weltbild einpasst. Das gibt es ja. Das sieht dann also auch eine retrograde Fakteninterpretationsmaschinerie haben, die eine inhärente, also innerhalb des Systems, eine systemimmanente Widerspruchsfreiheit auch erzeugt. Ja. Deswegen redet ja auch mit so einem Brustton der Überzeugung. Und sagt, ja, das ist alles so. Und wenn du dann sagst, ja, aber das und das, ja, dann kommt, ja, ja, das und das und das und das. Das ist das. Und dann manchmal wird dann noch was dazu erfunden, irgendeine stützende Behauptung. Und so ein Touch paranoide Schizophrenie. Klar, wenn dann von außen gesagt wird, das ist nicht, dann kommt das Galileo-Gambit und so weiter. Übrigens kurz, ich denke mal, Fliegenschubser, und unsere Zürichs Fliegenschubser ist der Mann für diese Frage. Was hören wir hier? Wer weiß das? Wieder keiner? Wieder keiner. Ja, früher waren die echt noch gut. Das ist ja schon fast aufgelöst. Fast, aber nur fast. Aus Sicht des Jahres 1996 hat sich in Bezug auf die Kontakte zwischen den Plejadiern und mir Folgendes ergeben. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1995 zogen sich die Iraner, Volk der Plejadier, siehe Seite 162, von der Erde zurück, um auf ihren Heimatplaneten zurückzukehren. Mit dem Abzug endeten für das Jahr 1995 auch die offiziellen Kontakte, nachdem alle irdischen Stationen der Außerirdischen aufgelöst und die Orte, an denen sie sich in den letzten rund 200 Jahren aufgehalten hatten, in den Urzustand zurückversetzt wurden, wodurch heute nichts mehr auf deren ehemalige Existenz hinweist. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Klar. Das gehört ja zur Retrograden oder auch das englische Fachwort ist Post-Hoc-Fitting. Also das heißt, ja, das geht alles nicht mehr wegen. Das aber bedeutet nicht, dass die rein privaten und freundschaftlichen, manchmal auch Freundschaft-Plus-Kontakte zwischen mir und den Außerirdischen ebenfalls beendet worden wären. Denn diese werden während meines gesamten restlichen Lebens weiter bestehen, wobei es hier und da noch ganz offizielle Kontaktgespräche geben kann, die veröffentlicht werden dürfen. Sonst darf ich leider nichts veröffentlichen. Tut mir sehr leid. Ja, weil sonst kommen die schwarzen Helikopter, wahlweise Black Ops. Ich habe doch den Ton ausgemacht. Wieso ist der Ton wieder da? Weil es ein Crappy-Gerät ist. Aber wie kann ich denn den Ton, dass man mal hier den Ton nicht mehr einfach hört? Einfach auf den Lautsprecher und dann durchstreichen, damit es endlich aufhört. Man kann es auch ausschalten. Auch ja, aber guck mal, ich bin hier auf runter und dann steht da jetzt Ton aus. Ja. So. Und dann kann ich noch das irgendwie, muss man das doch mal machen können. Das ja, es wäre nett, wenn du jetzt nicht an deinem angefressenen Obst rumfingerst, sondern es wie jeder Mensch entweder als Tablett verwendest, um Tassen zu transportieren, oder in den Ascheimer befördertest. So. So. Hier ist ein Fußabdruck eines Außerirdischen noch. Und hier ist ein... Oh, hatte der... Wieso genau hatte der Birkenstock-Sandalen an? Ich weiß nicht. Und hier sind Metallproben aus dem DHL-Universum. Boah, der hatte aber gewaltige Füße. Ja, der muss ja... Warst du das? Ja. Das ist sehr glaubwürdig. Vor allen Dingen sind das keine 280 Meter. Ja, vielleicht ist das ein kleineres Schiff. Metallproben aus dem DAL-Universum hinter Schmidt-Rüti. Achso, ich dachte, das ist eine Nahaufnahme aus so einem Tempotuch. So sieht das bei mir auch immer aus. Stimmt. So wie das McDonalds-Logo. Ursprung und Entwicklung der Menschheit auf der Erde ist natürlich sehr schön. Anredeform. Ach, guck mal, hier geht das jetzt richtig los. Ursprung und Entwicklung der Menschheit auf der Erde. Das ist richtig die ganze Theorie über die Plejade. Ja, leider wird es dazu nicht mehr kommen. Aber ich denke, es gehört auch zur weihnachtlichen Milde, dass wir jetzt nicht das Gestammel eines sehr bärtigen, sehr alten, sehr verrückten Mannes zum allgemeinen Spott ausstellen, sondern noch ein bisschen was Praktisches übermitteln. Also zum Beispiel interessiert uns ja sicherlich alle, wie man auf Überlichtgeschwindigkeit kommt. Das kann ich jetzt mal kurz verraten. Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks fragt man mich immer wieder, wie meine außerirdischen Freunde die große Entfernung von rund 500 Lichtjahren von den Plejaden bis zur Erde schaffen. Das haben wir jetzt auch schon gefragt. Weil doch die irdischen Wissenschaftler behaupten, dass die Lichtgeschwindigkeit grundsätzlich nicht überschritten werden könne. Eine dumme Behauptung, die zumindest in der Signalübermittlung im Jahre 1995 widerlegt werden konnte, wie in Bild der Wissenschaft 1095 berichtet wurde. Die Meldung das lautete, steht da nicht im Ernst. Schnellstes Signal. Für Expertenstreit sorgte seit einiger Zeit der Weltrekord einer Forschergruppe um den Kölner Physiker. Ah, jetzt kommt diese Geschichte mit dem, dass irgendeine Mozart-Symphonie schneller als das Licht übermittelt wurde. Wetten? Mhm. Günther Nimitz, den gab es wirklich, das stimmt jetzt. Was. Sie hat es geschafft, Informationen per Mikrowelle mit 4,7-facher Lichtgeschwindigkeit zu übertragen. Auch einige andere Teams nutzten, wie die Kölner Physiker, den Tunneleffekt, um in ähnlichen Experimenten ebenfalls über Lichtgeschwindigkeit zu erzielen. Mhm. Klammer auf, die 7 Welträtsel der Physik, Bild der Wissenschaft, 8 aus 94. So gelang es Forschern um Raymond Chiao von der University of California in Berkeley, einzelne Photonen mit Überlichtgeschwindigkeit tunneln zu lassen. Dann haben wir mal wieder das gute alte, ja, wenn das in der Quantenwelt geht, dann muss das ja in der Nicht-Quanten-Maßstabsphysik auch funktionieren. Ja, wir haben ja heute erst gelesen, Pflanzen benutzen Quantenverschränkungen, um zu wachsen. Der Tunneleffekt ist eines der vielen mit alltäglicher Vorstellung kaum erfassbares Phänomen der Quantenphysik. Teilchen und Wellen können unter bestimmten Voraussetzungen durch eine eigentlich unüberwindbare Barriere treten und tauchen plötzlich auf der anderen Seite wieder auf. Das Tunneln an sich, so scheint es, geschieht ohne jeden Zeitverlust. Ob die gemessene Überlichtgeschwindigkeit Auswirkungen auf die Relativitätstheorie haben, diskutieren die Physiker zurzeit heftig. Einstein forderte, dass sich kein Signal schneller als Licht ausbreiten darf. Dazu ist zunächst Folgendes zu sagen. Erstens, auch in naturwissenschaftlichen Kreisen erklären immer mehr Menschen, dass sie die Überlichtgeschwindigkeit durchaus für möglich halten. Wie im vorgegebenen Artikel zu lesen, zeigen auch neue experimentelle Beweise, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich weit überschritten werden kann. Ach so. Zwar verneinte Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie die Möglichkeit einer Raumfahrt mit Lichtgeschwindigkeit, doch bedeutet das in keiner Weise, dass er recht damit hatte, denn die Plejadier beweisen seit langem, bin viel klüger als dass Reisen Einstein mit Lichtgeschwindigkeit eben doch real ist. Das ist auch so. Wie haben die das denn geschafft? Die Lichtgeschwindigkeit ist ja eigentlich nicht überschreitbar. Ja doch, die haben das ja gemacht. Ja, ja, aber wie? Weil es nicht geht. Ja, ja, doch, doch, die haben das, also ich meine, ne, das, wenn die das nicht gemacht hätten, dann wäre es ja nicht, dann könnte es ja nicht. Ja, also seine Antwort ist, im Bild der Wissenschaft stand irgendwas drin. Nein, vor allem einfach, dass, er sagt jetzt nur, dass die das mit Quanteneffekten geschafft haben. Jetzt ist er wieder bei der Raumfahrt und sagt, ja, wer beweist, dass die das können, ist ja, die können das ja. Das ist so wie dieser beschissene Spruch mit der verfickten Hummel. Da flippe ich ja jedes Mal aus, wenn die Leute das sagen. Hummel, Hummel, Mörs, Mörs. Nein. So. Die Hummel kann physikalisch gesehen nicht fliegen. Die Hummel die weiß Physiker das aber nicht, nicht und macht es trotzdem. Die Physiker wissen das auch nicht. Ja. Zwar könnte man sagen, dass Einstein mit seiner Aussage nur meinte, dass Raumfahrt mit einfacher Lichtgeschwindigkeit nicht möglich sei, was jedoch nicht zutreffe. Warum? Warum? Warum? Das hört sich irgendwie so technisch an. Ah, das ist Skrillex. My name is Skrillex, man. Welcome to the devil. Zwar könnte er nicht mehr, was jedoch nicht zutreffe auf Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Doch hat er das wirklich gemeint und irrte er sich in dieser Hinsicht nicht gewaltig? Sei es wie es hat sei. Hat er das wirklich gemeint? Jedenfalls ich kann Einstein viel besser kommen. Hat die irdische Wissenschaft inzwischen bewiesen, dass zumindest eine Signalübermittlung mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit möglich ist. Ja, außerdem sind die Plejadier zweitens mit ihren technischen Entwicklungen den Erdenmenschen 8000 Jahre voraus und damit haushoch überlegen. Es ist also kein Wunder, dass der Begriff Überlichtgeschwindigkeit bei ihnen zum täglichen Sprachgebrauch gehört und bei ihrem enormen technischen Vorsprung gegenüber den Erdenmenschen ist es auch nicht verwunderlich, dass sie über ein technisches Know-how verfügen, das den Menschen der Erde nicht nur sagenhaft, sondern fantastisch und utopisch erscheint, besonders dann, wenn es darum geht, dass diese Außerirdischen mit ihren Raumschiffen zigfache Überlichtgeschwindigkeit erreichen, wodurch es ihnen mit ihren exotisch wirkenden Antrieben möglich ist, je nach Wunsch und Bedarf, kreuz und quer durch das gesamte Universum sowie durch andere Dimensionen und durch die Zeit zu reisen. Ich fände es auch geil, wenn der einfach so eine Gruppe von Freunden hätte, die ihm in einem jahrelangen Rollenspiel das alles vorgespielt hätten. Das fände ich richtig gut. Hier ist eine Sache, ein nicht ganz dummer Punkt ist hier implizit zumindest, und zwar, dass jeder Zivilisation eine ausreichend in ausreichend hohem Maße weiterentwickelte Technologie wie Magie vorkommen wird. Das ist so. Wenn man also mit der heutigen Technologie im Mittelalter aufschlagen würde, das würde also natürlich als Magie aufgefasst. Und wenn man mit einer ausreichend fortgeschrittenen Technologie hier aufkreuzt, würde auch diese Erklärung zumindest bei einigen Leuten naheliegen. Ja, aber hier gibt es Menschen, die nicht an Magie glauben. Und ja, die für alles aber ein Durchschnittlicher, der sonst nicht an Magie glaubt, sagt, das ist vollkommen unerklärlich. Er würde erstmal an Magie glauben. Vor allem, er wüsste ja in dem Moment nicht, dass es eine fortgeschrittene Technologie ist. Es würde einfach einer vor ihm stehen, der sagt, der schnipst mit den Fingern und ist weg, hat sich nur rematerialisiert mittels einer Technologie, über die wir heutzutage nicht verfügen. Da würde man dann, glaube ich... Ist das dann noch der gleiche Mensch? Eigentlich nicht. Das ist eine philosophische Frage, die werden wir an einer anderen Stelle mal betrachten. Dann aber die Frage, was macht die persönlich? Ich bin jetzt hier beim Thema End- und Rematerialisation. Dazu gilt Folgendes. Für die immense Beschleunigung für den Transport von Menschen und Material bzw. von Raumschiffen muss der greifbare, grobstoffliche Aggregatzustand eines Körpers, Objektes, kurzfristig in einen Zustand versetzt werden, der unsichtbar feinstofflich ist. Dieser für den Erdenmenschen noch unbekannte und mysteriös erscheinende Vorgang vollzieht sich in 3 Schritten. Sag dem Raumschiff, dass es aufhören soll zu sirren. Sonst wird es immer weitermachen. Lustig, Klaus. Genau, gerade ist. Ich bin lustig. Get over it. Erster Schritt. Merkwürdig, ein Hörigs der Lesestunde zu sein. Ja, lies weiter und hör auf, so beleidigt zu gucken. Nein, ich warte nur, bis du deinen Borderline anfängst. Mein Borderline, ich bin immer so vernünftig, ich muss ja arbeiten. Wirklich leben muss. Ja, du hast ein schönes Leben mit einer bezaubernden Frau. So was Hässliches darfst du nicht sagen. Und jetzt lies weiter. Erster Schritt. Als erster Vorgang wird eine Entmaterialisation eingeleitet, durch die sich ein greifbarer, grobstofflicher Körper bzw. ein Raumschiff mit Besatzung und allem Drum und Dran am Ausgangspunkt entmaterialisiert. Ach so, Entmaterialisierung funktioniert, indem sich ein Raumschiff entmaterialisiert. Ja. Und dann wieder rematerialisiert. Ja. Das ist eine perfekte Erklärung. Ja, du weißt, dass der Mann der Meister. Das bedeutet, dass das Schiff und alle Insassen in seine atomaren bzw. subatomaren Bestandteile zerlegt, das heißt aufgelöst werden. Was anderes erklärt bedeutet, dass alles in feinstoffliche Materie und somit in reine Energie umgewandelt wird. Okay. Zweiter Schritt. Diese durch Entmaterialisation entstandene energetische Existenzform ist für einen Transport dieser Art am besten geeignet, weil der feinstoffliche Zustand einer Art... Was soll denn feinstofflich sein? Ja. Eine Art Energiepaket bildet, das in Bruchteilen einer Sekunde vom Ausgangspunkt zum Zielort rast. Ich habe mir das gestern ausgedacht. Bei diesem Jetzt Vorgang ich es in mein Buch. Bleibt das Energiepaket als selbstständige und kompakte Einheit bestehen, ohne sich mit den Energien des umgebenden Raums zu vermischen. Bei dieser Transportart treten auf dem Transitweg keinerlei Hindernisse auf, weil der Hyperraum frei von behindernden oder gefährdenden Dingen ist. Besonders beim Überwechseln von einem sehr entfernten Ort zum anderen oder von einer Dimension zur anderen wird in der Regel ein dem normalen Raum übergeordneter Raum, eben ein sogenannter Hyperraum, als Transitweg benutzt. Dritter Schritt. Ich dachte die B3 vielleicht. Bei der am Zielort stattfindenden Rematerialisation wird blitzartig der ursprüngliche Aggregatzustand wiederhergestellt, und zwar dadurch, dass sich das am Ziel angelangte Energiepaket wieder in die körperliche Form umwandelt, die es vor der Entmaterialisation hatte. Das ist einfach so absolut trivial, ja. Sowas so. Ja, das weiß jeder. Wir wollen nur wissen, wie das funktioniert. Das hat er doch gerade erklärt. Es funktioniert, weil es funktioniert. Ja, nein. Und vor allem weil so, ja, und diese funktioniert. Unfassbare Menge an Informationen, die irgendwie gespeichert werden muss, um den Ursprungszustand wiederherzustellen. Wo wird denn das gespeichert? Weil das funktioniert. Das geht so. So. So geht das. Da, wo es gespeichert wird, wird es gespeichert. Der gesamte Vorgang einer End- und Rematerialisation läuft unvorstellbar schnell ab, sodass praktisch während der beiden Vorgänge keine Zeitverlust entsteht. Aha. Hindernisse und Gefahren gibt es dabei auch keine, denn Entmaterialisationsenergien sind derart, dass sie ungehemmt durch jede Materie hindurchgehen, und zwar sowohl durch Beton, Stahl oder Bleiwände als auch durch Planeten und Sonnen. Also bilden Gestirne, Kometen, Meteoriten und Planeten und so weiter, die sich im Normalraum auf der Flugbahn des Energiepakets befinden. Keinerlei Hindernisse oder Gefahr, wenn auf diese Weise gereist wird. Was hat der für eine Pipifax-Vorstellung von Physik? Wenn die Entstofflichung in Gang gebracht worden ist, läuft der Rest. Das ist kein DHL-Paket. Nein, der hat einfach Star Trek gesehen und gesagt, so wie da ist das auch bei den Plejadern. Plejadien, bitte, wann isst du eigentlich deinen Donut? wenn mir danach ist. Dies bedingt also, dass jede Programmierung exakt erfolgen muss, damit keine Pannen passieren, die katastrophalen Auswirkungen zeigen würden und nicht wieder gut zu machen wären. Wer Neulingen in der Raumfahrt, die sich erstmals auf das Gebiet der Hypersprungreisen begeben, kann es daher vorkommen, dass sie durch das Nicht- und nur teilweise Beherrschen der Materie und der Programmierung zwangsläufig in falsche Zielorte geschleudert werden und sich irgendwo im Universum verlieren, von wo aus sie ihre Heimatgestirne und Heimatwelten nicht wiederfinden, so dass sie buchstäblich in Raum und Zeit verloren gehen. Oder sie treiben im entmaterialisierten Zustand auf immer und ewig als Energiepakete durch das Universum. Oh. So, ich springe mal weiter zum Kapitel Beamen. Und dann zum Schlusswort. War das nicht das Gleiche? Nee. Beamen ist eine hochtechnisierte Erweiterung einer kontrollierten Transmission, die durch Teletransmittermaschinen erfolgt und gesteuert wird. Dabei handelt es sich um eine der bewusstseinsmäßig geistigen erzeugten Teleportationen nachempfundenen Transmissionsformen eines Körpers, wie dies in ähnlicher Form in Science-Fiction-Filmen dargestellt wird, wobei der Vorgang der End- und Rematerialisation ohne flimmernde Energieeffekte und ungeheuer viel schneller vor sich geht. Eine End- und Rematerialisation erfolgt blitzartig, sodass beim Beamen kein Vorgang bzw. Effekt beobachtet werden kann, und zwar selbst dann nicht, wenn ein solcher Vorgang gefilmt und in billionenfacher Verlangsamung, in Klammern Zeitlupe, wieder abgespielt würde. Achso, Zeitlupe ist also definiert als billionenfache Verlangsamung. Ja, diese Form der Transmission, das ist so wie wenn man einen normalen Film guckt, dann guckt man ein Bild etwa 400 Jahre. Ja. Dann kommt das Zeug. Und warum? Weil die Leute kein Gefühl für Zahlen haben. Diese Form der Transmission ist jedoch nicht nur auf Menschen beschränkt. Auch Gegenstände oder Raumschiffe können durch diese Technik gebeamt werden. Menschen, Gegenstände oder Raumschiffe verschwinden durch das Beamen im Normalraum quasi spurlos von der Bildfläche, jedoch nur, um im selben Augenblick am Zielort mit ebenso unvorstellbarer Geschwindigkeit wie aus dem Nichts gezaubert wieder zu erscheinen. Dieses Beamen ist bei den Plejadiern eine durchaus übliche und tatsächlich angewendete Methode der Beförderung von Menschen und Materialien. Das Beamen kann wie die Steuerung von Raumschiffen selbst auf zweierlei Weise vorgenommen werden. Bla bla bla. So. Er kennt auf jeden Fall drei Anwendungsformen des Beams. Erstens, einmal bin ich es, den man transmissioniert bzw. beamt. Und zwar von einem x-beliebigen Standort weg, direkt in das Innere eines Strahlschiffs, Raumschiffs der Plejadier. Oder umgekehrt, aus dem Raumschiff heraus an einen x-beliebigen Platz, wie zum Beispiel in meinem Büro, auf eine Wiese oder Straße, auf eine abgelegene Waldlichtung oder irgendwo auf das Gelände des Semyase Silver Star Centers oder einem Audi-Gebrauchtwagenhändler. Oder Puff. Oder Puff. Zweitens, ich werde von einem x-beliebigen Standort auf der Erde, zum Beispiel jetzt ist Puff, es zu spät für einen Mutterwitz, oder? Zu einem anderen x-beliebigen Standort auf der Erde, zum Beispiel hat gerade genickt. Einen anderen Puff transmissioniert bzw. gebeamt. Das sieht man ja übrigens. Drittens, die Plejadier verlassen via Transmission bzw. Beamen ihr Strahlschiff-Raumschiff, das in abgeschirmten, unsichtbaren und nicht zuordnendem Zustand wie ein Ballon in der Erdatmosphäre schwebt, um sich zu mir oder sonst wohin auf der Erde zu begeben. Und wie ist das so abgeschirmt? Ja, so mit einem Regenschirm. Ah. Falls es im All mal regnet. Ja, so. Erfreulicherweise führten die Plejadier und ihre Föderationsverbündeten mehrmals solche Transmissionen durch, die zum Teil als Demonstrationen gedacht werden und die von ausgesuchten, integren und real denkenden Zeugen beobachtet werden konnten. Dazu ein Beispiel, entnommen aus Guido Moosbruggers Buch Und sie fliegen doch. Das ist ja bekanntlich der Schweizer Lehrer, dem auch der Blitz beim Scheißen eingeschlagen ist. Nächtlicher Einsatz im schönen Berger Gebiet bei Zürich im Regen und Schlamm. Nächtlicher Einsatz im schönen Berger Gebiet bei Zürich. Die Frage ist ja, wenn das alles stimmen würde, dann wäre das zum Beispiel eine perfekte Möglichkeit, zu beweisen, dass es kein Betrug ist. Beamen ist eine Idee, die eine derartig fortgeschrittene Technologie erfordert, dass das genau ein perfektes Beispiel für außerirdische, also im Sinne von Millionen bis Milliarden Jahren weiter fortgeschrittene Zivilisation ist. Also die Möglichkeit, alle relevanten Teilchen, Positionen, Geschwindigkeiten und sonstige Zustände zu erfassen und zu speichern und an einem beliebigen Ort wiederherzustellen, nachdem diese enorm umfangreiche Information dorthin überspielt wurde. Das ist ja, was Beamen ist. Ja. Was im Übrigen trotzdem das philosophische Problem hätte, dass, wenn man gebeamt wird, stirbt man. Das heißt, meine Existenz endet dann hier. Ich als ich sterbe und werde vernichtet und komplett zerstört. Und eine andere Person, die sich an alles erinnert, was ich weiß, aber nicht ich ist, entsteht zur gleichen Zeit oder noch nicht mal zur gleichen Zeit an einem anderen Ort. Dein Bewusstsein wäre dann ja weg, oder? Richtig. Das ist für mich als Person wäre das nichts anderes als zu sterben, als vernichtet zu werden und zu sterben. Und ich selber bin dann tot und weg. Und diese neue Person, die sich an alles erinnert, auch an die, wie sie in diese Beamkabine kommt und den Knopf drückt, wäre nicht ich. Das wäre eine Person, die ist wie ich. Und von auch niemandem unterscheidbar wäre, aber sie wäre nicht ich. Das heißt also, der sich wünscht, gebeamt zu werden, muss sich darüber im Klaren sein, dass er sie SX stirbt. Bei jedem einzelnen Beamvorgang. Und dass die Fortsetzung der Existenz nur durch eine Kopie, eine rekonstruierte Kopie. Aber die Frage ist ja dann, was genau macht eine Persönlichkeit aus? Genau, das ist deswegen sage ich eine Konfiguration der Neuronen und eine philosophische Frage, aber es ist in jedem Fall so, dass ich sterben würde. Ich würde vernichtet. Ja, dein Bewusstsein würde enden ab diesem Zeitpunkt. Genau. Und wenn man sagt, dass ich identisch bin mit meinem Bewusstsein, ist das mein Tod. Was ich mich an dieser Stelle immer übrigens frage, ist so eine Zivilisation, die 8000 Jahre weiter ist als wir, die also wirklich ungefähr alles weiß und kann. Wieso sucht die sich einen Opa Rübezahl als Kontaktperson aus, um die Menschheit darauf aufmerksam zu machen, dass sie existiert und mit denen Kontakt aufnimmt? Ich nehme an, weil der Einzige ist, dessen Verstand weit genug fortgeschritten war und weil man in dem Bart von dem Bartläuse züchten kann. Ja, aber wieso gehen sie dann nicht zum Putin und zum Obama? Das ja, würde ich ja machen. Weil die einfach nicht, deren Gehirne und deren Geister sind zu klein. Okay. So. Da zeigen wir uns lieber einen 5-jährigen Schweizer Bübli, mit dessen Vater und Hund wir im Zweiten Weltkrieg Kontakt aufgenommen haben. Also, fertig für den Schluss. Die Botschaft der Außerirdischen für uns Menschen. Jetzt aber mal hier aufgemerkt, liebe Freunde der Sonne. Kannst du mal Wagner machen? Wagner? Wieso Wagner? Dom, dom, dom. Das ist nicht Wagner. Sondern? Strauss. Ja? Nur so eine Idee. So. Was denn von Strauss? Also sprach Zarathustra. Ist das von Strauss? Ja. Ich dachte, das sei von Wagner. Ja, falsch. Die sind doch eher die gleichen. Die Botschaft der Plejadier basiert auf der Geschichte und Vergangenheit ihrer und unserer Menschheit, durch die sie sich veranlasst fühlen, uns zu beraten und indirekt zu helfen. Eine offene Hilfe dürfen sie nicht leisten. Weil das meine Theorie ins Wanken bringen würde und die Leute würden mich wie immer mit Steinen bewerfen. Aber wenigstens kann ich es so weiterhin behaupten. Eine offene Hilfe dürfen sie also nicht leisten, weil ihnen dies durch ihre Direktiven untersagt ist, die ich ihnen in das Buch geschrieben habe, das ich mir aus meinem Arsch gezaubert habe. Neuankömmlinge aus den Tiefen des Universums brachten leider nicht nur Gutes und einen enormen Fortschritt zur Erde, sondern auch sehr viele Übel wie Irreführung, Streit, falsche Lebensweisen, falsche Philosophien und Ideologien, sowie die Abwendung von den schöpferischen, natürlichen Gesetzen und Geboten, ja, wie zum Beispiel Strauß. Das 11. Gebot, du sollst dir einen gewaltigen Bart wachsen lassen. Dann mach doch Strauß an. Ich finde, das passt hier viel besser. Das ist aber schnell vorbei. Ist das auch Strauß? Danke, danke, wir wissen es. Das ist Morgenröte. Von? Irgend so einem Russen. Ja, nein, falsch. Krieg. Ja, ist kein Russe. Das ist doch alles das Gleiche. Du darfst niemals Kinder zeugen, das ist sehr wichtig. Ich bin schwanger. Du weißt, dass das wichtig ist, ne? Also, mit Vierlingen. Brauch keine Scheiße mit dem Bier. Oh, okay. Das ist natürlich auch sehr gut, aber ich würde jetzt mal das andere ausmachen. Und leider war es damals auch so, dass diese Missstände und Übel von vielen Menschen auf der Erde gerne angenommen und befolgt wurden. Woraus sich sehr bald Auswüchse ergaben, die Irrglauben und Abartigkeiten aller Art erst recht förderten. Die Plejadier, die sich als direkte Nachkommen dieser Urvorfahren sahen, von denen ja auch die heutige Erdenmenschheit abstammt, leben seit 52.000 Jahren in völligem Frieden auf ihren Heimatwelten. wobei sie sich jedoch nur sehr stark mit ihren Urvorfahren verbunden und für die damaligen Geschehnisse auf der Erde und die Fehlleitung des Erdenmenschheit missverantwortlich fühlen. Obwohl die Taten der selbstherrlichen und verantwortungslosen Urvorfahren bereits vor rund 389.000 Jahren zurückliegen. Ja, das ist eine Menge Holz. So, bla bla bla bla. Also, die Botschaft der Plejadi an die Erdenmenschen beinhaltet also Folgendes. Erstens, Übermittlung einer Reihe von Fakten aus der Geschichte und Vergangenheit des Erdenmenschen und seiner Herkunft, um den Irregeführten zu zeigen, wie alles Übel entstehen konnte und wie sich Menschen zu Göttern über Rassen und Völker erhoben, um diese ideologisch-religiös in ihren Bann zu schlagen. Daraus entstanden auch Götzen- und Heiligenkult sowie vielfältige Religionen. Zum Beispiel Scientology. Besonders Scientology. Aufklärung des Erdenmenschen darüber zweitens, dass kein Himmel und keine Hölle in der Form existieren, wie Religionen sie es behaupten, sondern dass Himmel und Hölle innere psychisch-bewusstseinsmäßige Zustände des Menschen sind. Drittens, Aufklärung des Erdenmenschen darüber, dass es im ganzen Universum nur eine einzige Schöpfung gibt und keinen Schöpfergötter und dass diese Schöpfung selbst die kreierende Kraft für alle ihre Schöpfungskreaturen ist, obwohl es keine weitere Kraft neben ihr gibt und sie selbst vor 83 Trillionenjähriger Lebensdauer ist, ehe sie zur Urschöpfung evolutioniert. Oh, komm schon! Immerhin. Das ist eine prüfbare Fakt, nur eine prüfbare Behauptung. Das leider ist nicht prüfbar, weil nichts auf dieser Erde 83 ja, Trillionen Jahre ist. Nicht von uns prüfbar. Wird. Sie ja. ist prüfbar. Ich habe aber so die Bezweiflung. Nein, die ist nicht prüfbar, weil wenn man davon ausgeht, dass das Universum in den Hinzetod stirbt, gibt es nichts mehr, was das überprüfen kann. Du weißt aber nicht, ob das dann schon passiert. Ein paar Milliarden Und, Jahre. Doch, theoretisch ist das eine überprüfbare Behauptung. Ich glaube einfach nur mal. Ich behaupte jetzt mal ins Blaue hinein, dass das nicht überprüft wird, weil man in 83 Trillionen Jahren möglicherweise andere Probleme hat. Unter Umständen. Aber nur unter Umständen. Ja, dann soll man auch aufgeklärt werden, der Erdenmensch, dass auf die Geisteslehre, die viele schöpferische natürliche Gesetze und Gebote sowie Richtlinien und viel Wissenswertes für die Evolution des Bewusstseins enthält. Aufklärung des Erdenmenschen darüber, dass er einem 60 bis 80 Milliarden Jahre dauernden Reinkarnationszyklus unterliegt, sodass er immer wieder geboren wird, um sich weiterzuentwickeln und dereinst in die Schöpfung einzugehen. Es gab heißt vor das, 80 Milliarden Jahren noch keine Menschen. Sagt man, heißt das, dass man in 60 Milliarden es Jahren reinkarniert wird? Es gab vor 80 wird? Milliarden Jahren nichts. Das sagst du. Und warst du dabei? Nein. Were you there? Were you there? Ehrlich gesagt war ich beim Urknall dabei, ja. Alle und wie Materie, war das so? War alle laut, ne? Materie, die mich jetzt ausmacht, war auch im Urknall. Ja, und war laut, ne? Mhm. Urig. Das war mal ein Feuerwerk. Nicht für diese popeligen Dinger für 10 Euro. Wie kannst du es eigentlich mit dir selber aushalten? Ich bin so. Wieso ohrfeigst du dich nicht die ganze Zeit? Weil ich mich lieb habe im Gegensatz zu dir. Ich bin nicht von Selbsthass zerfressen. Und kasteile mich nur den ganzen Tag selbst, sondern ich habe mich lieb. Du liebst dich ein bisschen zu sehr. Nein, ich finde mich nett. Ich mag mich. Ich bin ein Wesen, das man lieb haben kann. Wenn man mehrfach auf den Kopf gefallen ja, ist. Ja, dann bist du das offenbar. Aufklärung des Erdenmenschen darüber, dass jede menschliche Lebensform von einem winzigen Stück Schöpfungsgeist belebt ist, das evolutioniert und zusammen mit dem materiellen Bewusstsein die treibende Kraft des Lebens ist. Was das heißt ist übrigens jetzt der evolviert. Ja, was ist der Schöpfungsgeist jetzt? Und der siebte Punkt, der letzte Punkt der Botschaft der Plejadier ist Aufklärung des Erdenmenschen hinsichtlich einer planetengerechten Bevölkerung, keine Überbevölkerung, sowie viele weitere Fakten, die im Zusammenhang stehen mit dem menschlichen Leben und dem der Fauna und Flora, sowie mit der Umwelt und der Einstellung und Moral des Menschen. Schreibst du das eigentlich auf, dieses Pfund Erdnüsse, was du da jetzt vertilgst? Ja, außerdem sind das gute Dinge. Sich einbezogen sind, sowie irgendwas, meine innere, äußere Freiheit, die Liebe und Harmonie, Nächstenliebe, das Wissen und Weisheit und bla bla bla. So. Also mich wundert ja, wenn die uns, wie gesagt, 8000 Jahre voraus sind, dann wussten ja schon ein bisschen früher, dass man sich beispielsweise die Hände waschen kann, um keine Krankheiten zu übertragen. Warum haben die das denn nicht den Menschen schon viel früher gesagt? Oder wie man amputierte Gliedmaßen nachwachsen lässt. Ja. Gut. Jetzt noch ein kleines Gedicht als allerletztes. Dann haben wir es geschafft. Es wird auch was für ein Gedicht? Zeit. Das steht heißt ein Gedanken. Okay, das müssen wir aber alternierend vorlesen. Zeile müssen für Zeile. Ja. Das ist der Schluss. Gut. Von unserer besinnlichen Weihnachten? Nee, noch nicht ganz. Wir haben ja noch ein Frühstück der Woche. Aber wisst ihr nicht, was Besinnliches ja, wir machen? Ja, habe ich ja. Wenn ich nachts im Freien im lauen Winde stehe und ich sehnsüchtig hinauf zu den gestirnen See, erfüllt von den Gedanken des Glückes und der Liebe, voll Gedanken der Ruhe und Gedanken nach Friede, Gedanken nach Friede? Ja. Dann erkenne ich plötzlich, dass die Wünsche nur in mir erzeugen diesen Gedanken in Moll und Dur. Oh Gott. Dann erkenne ich, dass mein Wunsch danach strebt und dass alles das Denken wie ein Iltis in meiner Hose lebt. Dieser Wunsch lebt. Ich erkenne den Zwiespalt Traum und Wirklichkeit. Doch bin ich nicht gegen Träume und Wünsche gefeit, weshalb sie so stetig in mir lodern und erscheinen und in mir bringen sehr viele Wünsche zum Keimen. Ich möchte die Titten hier sehen auf der Erde, dass endlich große Liebe in allen Menschen werde. Ich möchte zusehen, wie alle Menschen sich lieben, dass sie zusammenleben in Harmonie und in Frieden, dass sie friedvoll einander helfen, sich beschützen und nicht einander hassen, sondern nur unterstützen. Ich möchte sehr, dass alle Kriege beendet werden und nicht alles weiter zerstrümmert wird zu Scherben. Ein guter Reim. Nicht länger soll Tod des Menschen Ziel mehr sein, sondern Freundschaft und Erleben in Barbados. Doch meine Gedanken, ich weiß, sie sind sehr weit. Und irgendwo verlieren sie sich in meinem Kopf. In ferner Ewigkeit, meine ich natürlich. Unerhört verhallen sie, unerhört vom Ofenrohr. Und ich fühle mich ertappt, als ein Narr schießt und Tor! Ich weiß ja, meine Gedanken, sie sind nur Träume. Wie Wasser, die Gischten vergehen im Wellengeschäume. Ach, ich bin nur ein Träumer, ein Narr ohne Ziel. Weil ich weiß, dass meine Wünsche nicht erfüllbar sind. Wir ändern jetzt das Reimschema. Weil der Erdenmensch für Liebe und Frieden ist blind. Oh, ich Narr, nun schmerzt in mir noch Höllenglut. Und gesunken ist alle Hoffnung und so auch mein Mut. Mein Sehnsuchtsblick nach den Sternen erlischt morgen, weil die Angst mir nun durch Herz und Gedanken hetzt mit Sorgen. Das friedliche und warme Licht der Sterne verblasst und mein Sinn die Kälte des weiten Universums erfasst. Schaudernd und traurig gehe ich zurück mit leisem Grauen, während in mir sehnsüchtig Gedanken nach Möpsen rauen. Raunen. Hab ich doch gesagt. Was soll das heißen? Raunen? Ja. Nach Liebe und Verstehen des Menschen in Ehrlichkeit. Doch das werde ich nicht mehr erleben in Wirklichkeit. Deswegen schaue ich mir jetzt einen Scheidenporno an. So. So wie es macht jeder vernünftige Mann. Das war's. Grauenvoll. Aber auch ziemlich witzig. Ja. Also der ist mir sympathisch, der Billy Meier. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch klar, guck dir mal den netten Opa hier an. Ich finde, dass der total verstrahlt und ekelhaft aussieht. Ich finde, das ist ein lustiger, spaßiger Opa mit so einer geilen Opa-Brille. Außerdem müsstest du den doch scharf wie der Teufel finden. Wo habe ich denn jetzt diese Seite offen? Neben deinen Socken wahrscheinlich. Bewusst. Vegan froh. Das ist nämlich unser Fundstück der Woche. Und was gibt's so auf Twitter? Der Michael feiert, dass wir das machen, was wir machen. Er weiß ja noch gar nicht, was wir gemacht haben. Doch, ich weiß das. Ich habe ihm ein Triggerwort gegeben. Was denn, Toffees? Mhm. Okay. Also wir gehen auf bewusstveganfroh.de. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist unser Fundstück der Woche. Was kommt jetzt hier für eine Werbung? Ich bin da schon drauf. Oder also, weigerst du dich da drauf zu gucken? So. So, also, Die Seite ist ganz und gar nicht aus der Kategorie ekelhaft professionell. Die ist sehr bunt. Was mir sehr gut gefällt, das kann man mit dem Crapple natürlich nicht sehen, ist das oben, ach doch, kannst du doch, ne, das in dem Tab Sonne, Mond und Sterne ist. Also nein, Sonne, Stern und so ein komisches Gesicht. Smiley. Ganz merkwürdig, ja. Aber es ist auch keine Crackpot-Seite. Das ist, ja, es ist schon relativ Crackpot, nee, wenn du dir das Logo anschaust. Also das geht schon ist, gar nicht. Die haben da... Nee, das ist nicht... Das ist nicht von irgendeinem so einem Typ an einem Nachmittag mit so einem billigen Editor zusammengeschissen. Nee, das ist ein Blog, denke ich mal. So, und das Logo ist schon mal drei verschiedene Schriftarten. Und bewusst, Bindestrich vegan, Bindestrich froh, jeweils eine andere Schriftart. Ja, aber das gehört dazu. Und eine andere Farbe und ein anderes Logo. Denn das bewusst steht im Motto der Sonne, vegan im Motto der Erde und froh im Motto des Apfels. Der Kirsche? Ist das ein Apfel. Apfel? Apfel. Okay. Auch geil, alle zwei Sekunden wird irgendeine Werbescheiße eingeblendet. Ja. Es gibt folgende Unterkategorien. Bewusstsein, Psyche, Leben und Tod. Warum vegan? Warum Rohkost? Wasser, Elixier des Lebens, alles über Ernährung, Gesundheit, Heilwissen, Inspiration und Weisheiten, Orte der Kraft, Familie, Lernmethoden über uns. Und dann drunter nochmal Kategorien, Erdhüter sein, Grenzwissen und Weltraum, Außerirdische, Unterirdische, Überirdische, Bücher und Hörbücher, Dokumentationen. Also keineswegs nur mit vegan zu tun, sondern hier werden dann auch Sachen eingespielt wie, das sagt deine Iris über dich aus, dann vier Zeichen dafür, dass du schon öfter auf der Erde gelebt hast. Bittermelone soll das Wachstum von Brustkrebszellen stoppen und Krebs weglecken. 10 Zitate eines Zoo-Häuptlings, die unsere gesamte Gesellschaft in Frage stellen. Ja. 9 Gründe, wieso Alleinsein gut für die Seele ist. Der heißt natürlich auch Luther Standing Bear, statt einen richtigen Indianernamen. Ich hatte ein Leben ohne Gliedmaßen, heute habe ich ein Leben ohne Limits. Meditatives Malen, die besten Alternativen zur Meditation, 20 Ausmalbilder für Erwachsene, 8 Wege, um der Liebe zur Natur, um die Liebe zur Natur bei Kindern zu fördern, wie es ist, ein Empath zu sein, ein Beitrag von Trinity. Ja, also es ist völlig, völlig bescheuert. Das Geile ist, dass das diese Clickbait-Sprache kombiniert ist mit diesem ESO-Inhalt. Mhm. Das finde ich richtig gut. Also ich meine, ich finde dieses ostentativ vegan krempelige ja sowieso zusammen mit Esoterik sehr passend vergesellschaftet. Mhm. Das wohnt ja gerne mal in derselben Straße. Ja. 5 Dinge, die nur alte Seelen verstehen. Nur Klonierung, du bist eine alte Seele. Ich hasse das, wenn Leute das sagen. Ich finde das so schrecklich. Vor allen Dingen auch, dass sie sich dann die Kompetenz darüber zugestehen, ja, das zu entscheiden. Die sind in Kontakt mit Mother Nature. Ja. Mhm. Spirituelle Musik gibt es hier. Wake-up-Music. Ja, ich denke, ich du hast das nicht. Töten satt, lebe vegan, die Wahrheit über Fleisch. Übrigens, Pflanzen sind keine Lebewesen, die kann man ruhig töten. Denn sonst hätte ich ein riesiges Problem. Und das will ich nicht, denn ich mag keine Probleme. Ich mag nur dumme Scheiße zu erzählen. Wie alt ist deine Seele denn so? 74. 5 Dinge, die nur alte Seelen verstehen. Wo sind sie denn? Es ist jetzt ein Buch rausgekommen, darüber, wie unglaublich erstaunlich Bäume sind. Also das, was ich neulich schon mal verblockt habe, hat dieser Buchautor auch geschrieben. Also dass die ganz ausgefeilte Kommunikationsnetzwerke haben, sich einander warnen können, sich liebevoll um ihre Nachkommen kümmern und so weiter. Und so einen Baum einfach umhacken und fressen, die Veganer? Ich sage nein. Also, was... es gibt hier eine 432 Hertz Zirbeldrüsenaktivierungsmusik. Das Verlangen, alleine und isoliert zu sein, ist eins der 5 Dinge, die nur alte Seelen verstehen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gerne alleine und isoliert, weil mir Menschen auf den Sack gehen. Ach so, und du bist also Eremit Granais. Ja. Ich brauche euch alle nicht. Ihr könnt mich alle mal. Ja, ich bin eine alte Seele, so ist es. Aber wenn du mal, wie ich gestern, in einem Zug gesessen hast. Ja, deswegen bist du auch hier hingekommen, um alleine zu sein. Ja, ich möchte mit dir zusammen Eremitage betreiben. Also, das war mir völlig klar. Das ergibt ja auch Sinn. Man kann auch zu zweit alleine sein. So. Warte mal, ist das jetzt Zufall? Ich habe gerade den Link eingegeben. Das kann nicht sein, oder? Moment. Was denn? Ich kann mir kurz sicher sein, dass ich... Du hattest vermutlich noch... Ich habe nur gerade gedacht, dass das die Zirbeldrüsenaktivierungsmusik ist. Weil die heißt hier pompös 432 Hertz Zirbeldrüsenaktivierung Tetabinaurale Beats 5 Hertz. Zweitens, das Verlangen zu wachsen. Ne, irgendwie. Drittens, höchst observativ und intuitiv sein. Viertens, das Abweisen von allem Mainstream. Und fünftens, das Wertschätzen der Reise. Tja, ich würde sagen, ich bin voll die alte Seele. Und Claudia, du bist eine alte Seele. Sieben Dinge, die geschehen, wenn du stirbst. Nix. Doch, du fängst an, deinen Enddarm zu entleeren. Du bekommst die Totenstarre, dann löst sie sich wieder. Und dann stirbst du und stirbst du und stirbst du. So. Die sieben absolut besten Werkzeuge, um dich selbst vor negativen Energien zu schützen. Erstens, die Negativität nicht füttern. Mhm. Ja. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Ich glaube, alle wirklich negativen Energien, Wesen oder Geister haben eine primäre Funktion. Sie sind getrennt von der Quelle. Wisse darum, deine Macht zurückzuerlangen. Drittens, fokussiere und kanalisiere deinen Verstand. Viertens, wähle bewusst deine Medien und Informationen. Lügenpresse, Lügenpresse! Wir werden konstant mit korrupten Medien und negativer Programmierung bombardiert. Falls du dein Bewusstsein mit der Quelle und unterstützenden Kräften des Universums verbinden und transformieren möchtest, musst du die Medien, die du konsumierst, äußerst selektiv betrachten. Was denn? Ich habe hier eine ganze Reihe von Zitaten, warum man Veganer sein sollte. Mhm. Das, und dann steht da immer so irgendein Name-Dropping Pseudoprominenter drunter. Sowas wie und die Zeit wird kommen, da die Menschen und die Zeit wird kommen, da die Menschen wie die Tiermörder mit die gleiche Auge betrachtet werden, wie jetzt die Menschenmörder Leonardo da Vinci. Mhm. Oder auch Voltaire. Die Jagd ist eine der sichersten Mittel, das Gefühl von die Menschen für ihre Mitgeschöpfe zu ertöten. Ja, ich schieße weder auf Tiere noch auf Menschen, ich habe zu viel Krieg hinter mir, Helmut Schmidt. Oder auch, ich bin vor kurzem Veganerin geworden, da ich fand, dass ich als jüdische Lesbe keiner Minderheit angehörte, die klein genug war. Nun bin ich eine jüdische lesbische Veganerin, Carol Leifer. Mhm. Ja. Ja, das sollte wohl witzig sein. Niemand braucht einen Nerzmantel, außer dem Nerz, Glenda Jackson. Ja, ich würde jetzt auch keinen Nerzmantel tragen. Was muss meine Frau machen, um einen Nerzmantel zu bekommen? Um einen Nerz zu bekommen? Weiß ich nicht. Dasselbe, was ein Nerz machen muss, um einen Nerz zu bekommen. Verstehe. Jesus, oh, oh, Jesus. Also wenn diese Zitate nicht ausreichen, dann weiß ich auch nicht. Ja, also wenn man mal auf eine Clickbait-Esoterik-Seite schauen will, bewusst-vegan-froh.de. Ja, und wen das jetzt noch nicht überzeugt hat, für den habe ich noch für vegetarische und veganische Ernährung zu einem gesünderen und längeren Leben eine Botschaft von Anona. Geliebte Seelen, ich bin Anona. Ich schreibe mich in der ersten Zeile dieses Gedichtes anders als in der Titelzeile, aber die Konsistenz, das kann man einfach nicht schaffen, wenn man immer nur Hecke fressen darf. Jedenfalls komme ich heute nochmal zu euch, um euch zu berichten von Liebe der Tiere und ihrer Bedeutung für euren Planeten. Die Tiere sind weise Seelen. Nein, sind sie nicht. Die haben Folgendes im Kopf. Ich möchte ficken, ich möchte was fressen. Ich möchte ficken, ich möchte was fressen. Ich möchte schlafen. Die euch nichts nachstehen. Sie sind sehr hohe Energiewesen. Oh. Die nach ihrem Leben in ihren ursprünglichen Zustand der Weisheit und einer zurückgehen. Wenn da Botschaft von sie steht, dann können hab ich schon untereinander keinen Bock mehr. Auf Erden kommunizieren und nach ihrem Erdenleben sind einige von ihnen auch in einer Lehrtätigkeit. Zum Beispiel auf der DAX-Schule. Ja. So, so, pass mal auf. Dann nimmst du deinen Fuß hier und machst so ein schönes Loch in die Erde. Ja, musst du richtig rinnen, ja. Und besser machst du das im Herbst, weil im Winter ist das Knöppel acht gefroren, dann kriegst du das nicht mehr weg. Weißt du? So. Aushilfslehrer an der Sie haben dann einen Lichtkörper, der wunderschön anzusehen ist. Sie gehen meistens dann alle aufrecht und blicken mit großen, weißen Augen fast durch den anderen hindurch. Viele eurer Tiere stammen aus anderen Sternensystemen, so wie zum Beispiel viele der Wassertiere und Lufttiere. Es ist übrigens überhaupt gar kein Widerspruch, dass ihr kein Fleisch esst, aber euch Tiere wie Katzen und Hunde zu Hause haltet, vollkommen gegen deren natürliche Lebensumstände und die zwingt, mit einem Strick um den Hals in den Park zu scheißen. Das ist völlig natürlich, das ist komplett okay und es ist auch gut, dass ihr die nur zu eurer eigenen Belustigung habt, auch so ein Vogel in einem Käfig. Solange ihr den nicht fresst, aber für den Rest deines Lebens foltert, das ist okay. Und das ist eine Botschaft von Anona Raider. Nicht zu verwechseln mit Anona Mars. Ja, jedenfalls schmunzeln die über eure Art, doch sie lieben euch auch unermesslich. Und dieser Text geht unfassbar lange weiter und ich scrolle mir hier einen Wolf. Okay, Wölfe sind übrigens kommen zurück. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr bereit seid, die Wahrheit zu erkennen. Verbreitet diese Botschaften überall. Alle Menschen sollen die Wahrheit erfahren. Ich danke euch, eure Anona. Das ist jetzt die dritte Schreibweise. Ja. Einmal schreibe ich mich Anona, dann Ahona. Eigentlich ist es eigentlich auch egal, weil... Ah, guck mal, mach mal hier Vegetarier-Selbsttest. Finde raus, ob du ein Vegetarier bist. Warte mal kurz. Der hat genau eine Frage. Ein halbes Kilo hast du Fleisch? Das ist wahrscheinlich, muss ich hier irgendwelche ekelhaften Skripte erlauben. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Tja. Oh, Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh. Du denkst, vegan zu leben bedeutet Verzicht, ist unrealistisch und heutzutage sowieso nicht umsetzbar? Ja, ja und naja. Aha, easy.vegan, es ist so einfach. Okay, die sollen mir einfach mal verraten, wie ich als Veganer einen schönen, dicken, fetten Burger essen kann, wenn ich das möchte. Ja, du könntest das mit Lab Meat machen. Ja, wenn es das gibt, das würde ich auch machen. So einfach ist das. So, Schluss mit der Narretei. Es reicht. Es ist Zeit, sich wieder auf Weihnachten einzustimmen. Und dieses Jahr nochmal Ravioli laufen, Revue pürieren. Püree passiert. Ravioli pürieren zu lassen. Und ja, wie war das denn so das Jahr für dich? Also es war das Jahr, in dem wir die erste Live-Lesestunde hatten. Ja. Das heiße ich gut. Das war ein gutes Erlebnis. Ich würde das gerne nochmal machen. Ansonsten war das bis November ein schönes Jahr. Und danach wurde es weniger schön. Also wenn wir nochmal gucken, was wir alles hatten dieses Jahr. Das war ja eine ganze Menge Holz. Oh. Wir fingen an dieses Jahr mit Befreie dich selbst von M.A. Axel. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder. Ja, der hat eine Frau namens Tabelle geheiratet und jetzt haben sie einen Doppelnamen. Dann gab es Reinkarnation und Karma, Engel und Einhorn war dabei. Aber das war auch schön. Da danken wir auch nochmal gerne dem Tobias. Lesestunde live gab es, dann haben wir euch am 1. April voll verarscht. Und dann natürlich Gottesmatrix. Dunkle Künste, das Sekret von Rendor Birne, das Ernährungsspezial, das größte Geheimnis. Oh, das größte Geheimnis war mein Highlight dieses Jahr, glaube ich. Ja, das war Michael S., der uns das gechannelt hat. Und auch davor war Michael S. mit den Prophezeiungen von Celestine. Wir hatten das Spezial unverlangt eingesandt. Wir hatten Hände weg von diesem Buch. Wir hatten Matrix Energetics. Wir waren viele, von viele Hörix, die Lieblingsfolge ist Lesestunde live auf der Messe. Das hatten wir auch dieses Jahr. Ja, ihr seht, das war ein unglaubliches Action-Lesestundenjahr. Ja. Und das geht jetzt zu Ende mit dieser schönen Folge, die über die Plejaden. Ja, wir werden dieses Jahr dann vermutlich keine mehr aufnehmen, nehme ich mal an. Auf keinen Fall. Aber nächstes Jahr geht es hoffentlich wieder wunderbar weiter. Ja, wird's schon. Und wenn jemand eine große Konzerthalle bucht, die voll macht und uns einlädt, dann machen wir auch noch mal eine Lesestunde. Unter Umständen, wenn, ja, wenn die Kohle stimmt. Ja. Tja. Ja, was könnte man noch sagen? Charmantes Nachmittägchen, schöne Bescherungsfressorgien. Wünsche wohl zu rutschen. Und während ihr jetzt mit euren Liebsten zusammensitzt, sind wir gar nicht zusammen, sondern an völlig unterschiedlichen Punkten der Erde, um trotzdem diesen Tätigkeiten nachzugehen. Aber wir können uns jederzeit rematerialisieren. Ja. Und schließlich haben wir jetzt gelernt, wie Beamen geht und dass das ganz einfach ist. Indem man nämlich sich beamt. Ja. Spätestens in 8000 Jahren haben wir das auch drauf. Herrlich. Und so viel Zeit muss sein. Dann kommt jetzt noch ein kleines Weihnachtsständchen von Hack Night für euch. Und in diesem Sinne, charmanten Heiligabend. Schöke! Freunde des Lipclubs, wir haben heute ein ganz spezielles Anti-Weihnachts-Special für euch. Vielleicht nehmen wir dieses Ding hier mal unten weg. Ne, hier hin. So, ist gut. So. Das sind Cornelius-Kreationen. Naja, nicht ganz. So Cornelius-Variationen von Weihnachtsklassikern, die wir hier jetzt so ein bisschen improvisieren. Wir haben das jetzt gerade zum ersten Mal geübt und mehr Übung ist nicht. Ja. Bereit? Am besten du spielst Bis Raben einmal als Auftakt. Mhm. Morgen stirbt der Weihnachtsmann. man zweimal. Warum? Jetzt gleich kommt die. Jetzt kommen die Trommeln. Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer wirst du niemals haben. Denn wir sehnen deinen Tod sehr von ganzem. Was denn jetzt? Jetzt spielen wir es nicht zweimal. Okay. Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle wollen ja, dass du stirbst in Schmerzen. Ja, das war Morgen stirbt der Weihnachtsmann. Ja. Jetzt noch die Klage an die Pflanze, genannt Achtannenbaum. Kurzes Vorspiel. Frohe Weihnachten!